Sie hören Lob über Literatur von Daniel Killmann. Gelesen von Frank Arnold. Diese sehr ernsten Scherze. Zwei Poetikvorlesungen. 1. Ich habe keine Ahnung. Dies ist keine rhetorische Wendung, keine originelle Anfangsphrase, der gleich ein unauffällig gesetztes Aber folgen wird. Ich weiß wirklich nichts. Es gibt keine Professionalität beim Schreiben. Jeder Autor ist bei jedem Projekt wieder am Anfang. Es existieren keine Meisterprüfungen, die einen davor schützen würden, beim nächsten Mal wieder die dümmsten Anfängerfehler zu machen. Immer tastet man. Das literarische Milieu jedoch drängt uns in die Rolle der selbstbewussten Auskunftgeber. Jeder hoffnungsvolle Schöpfer von zwei Kurzgeschichten und drei Gedichten, der das Glück hatte, etwas in einer Literaturzeitschrift zu veröffentlichen, wird bereits vor ein Mikrofon gezerrt, wo man ihm Erklärungen abfordert, was das Schreiben an sich sei und wie er es damit halte. Alljährlich können wir uns in den Vorstellungsfilmchen der Klagenfurter Vorleseveranstaltung von Leuten, die erst ein einziges Buch geschrieben haben, erklären lassen, worauf sie es mit dem Schreiben abgesehen hätten, was es mit ihrer literarischen Kunst denn auf sich habe. Sie werden gezwungen zu sprechen, als hätten sie die erste Gesamtausgabe bereits hinter sich, als wäre jeder von ihnen Tolstoi, kurz nach der Abfassung von Anna Karenina. Nur, dass sogar Tolstoi es eigentlich nicht wusste und dass nicht einmal dieser Meister genug Meister war, um nicht auch erbärmlich schwache Texte zu schreiben und einige Äußerungen über die Aufgabe der Literatur von sich zu geben, die ästhetisch so wertvoll sind wie eine Fatwa des Ayatollah Khomeini. Kurz, glauben Sie keinem Poetikdozenten. Misstrauen Sie Interviews gebenden Autoren. Seien Sie skeptisch gegenüber einer Universität, die Schriftsteller einlädt, damit sie hier vor Ihnen stehen und tun, als wüssten sie etwas. Als deutscher Autor ist man ständig, ununterbrochen, auf Schritt und Tritt ein Befragter. Passt man nicht auf, kann es passieren, dass man diese fragende Instanz internalisiert und sich bereits mit sich selbst beim Zähneputzen oder Schuhe zubinden, wie mit einer interviewenden Instanz sprechen hört. Darum also, der Ehrlichkeit und auch der Einfachheit halber, gestatten Sie mir einen Akt künstlerischer Externalisierung. Gestatten Sie mir, als ein ständig Befragter in der gewohnten Rolle zu bleiben und mich selbst zu befragen. Also, zu Beginn gleich die lästigste aller Erkundigungen, die große Modefrage der 70er Jahre. Warum schreiben Sie? Oh, bitte, warum fragen Sie mich ausgerechnet das? Weil Sie diese Frage für mich geschrieben haben. Bitte keine postmodernen Spiele, das ist aus der Mode gekommen. Unterlassen Sie diese billigen Sprünge auf die Metaebene und antworten Sie. Warum fragen Sie das? Nicht, um von Ihnen große Worte zu hören. Aber seien wir doch ehrlich, es ist ein seltsamer Beruf, ein wenig lächerlich für einen erwachsenen Menschen. Sie sitzen daheim und denken sich Geschichten aus, die nie passiert sind. Wussten Sie, dass man Adalbert Stifter im Bauerndorf seiner Herkunft zu Zeiten seines Ruhms noch den Lugenbertel nannte, den lügenden Adalbert? Einen, der Lügengeschichten erfindet. Ganz im Ernst, haben Sie nicht manchmal ein schlechtes Gewissen oder vielleicht eher ein Triumphgefühl, dass Sie es geschafft haben, dem Lebensernst so davonzulaufen und einen Beruf zu ergreifen, der eigentlich die Flucht vor einem Beruf ist? Durchaus. Und trotzdem, warum gerade dieser? Nur der Wunsch, in kein Büro gehen zu müssen, kann es ja wohl nicht gewesen sein. Also versuchen Sie mir ernsthaft zu antworten. Warum schreiben Sie? Und warum hassen Autoren diese Frage so? Letzteres wäre der eigentlich interessante Punkt. Sie hassen diese Frage, weil es keine gute Antwort gibt. Schriftsteller wachsen auf als lesende Kinder. Sie sitzen im Zimmer und alles, was in den Büchern steht, erscheint ihnen sowohl wirklicher als auch wahrer als die aufdringliche, laute und, seien wir ehrlich, immer auch ein wenig angsteinflößende Welt da draußen. Später geben sie das nicht gerne zu. Dann hätten sie gerne eine andere Kindheit gehabt, voller Abenteuer und Wildheit und zahlreicher Spielgefährten. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Autoren ständig über Fußball schreiben wollen. Es ist eine späte Rache dafür, dass sie in der Schule immer die Letzten waren, die in die Mannschaft gewählt wurden. Sie und der kleine Kerl mit der großen Brille, der Asthma hatte und heute die europäischen Hyundai-Werke leitet, während die tollen Typen von damals ihr Auskommen an Zapfsäulen finden und fragen, ob sie nochmal über die Scheibe wischen sollen. Wie befriedigend, dass das Leben die Hierarchien umkehrt. Aber ich schweife ab. Ja, Und mit Grund. Ich hatte gefragt, ja, ja, Sie hatten gefragt, warum ich schreibe, warum man schreibt. Das Peinliche ist, dass man es wirklich nicht weiß. Vor 20 Jahren war es leicht. Da hätte man antworten können, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um zu kämpfen, um politisch etwas zu bewirken, so wenig das auch sein mag. Das war natürlich immer schon Unsinn, aber mittlerweile hat sich das so weit herumgesprochen, dass man mit solchen Sätzen keinem mehr kommen kann. Dabei fasziniert mich übrigens die bis heute stillschweigend geltende Voraussetzung, dass es so gut und hilfreich wäre, wenn Schriftsteller etwas bewirken könnten. Ist es das nicht? Wir müssen dankbar sein für jeden Autor, dem Macht versagt bleibt. Mein Gott, Hölderlin und Kleist waren für Patriotismus und deutsche Nation. Kipling fürs englische Imperium. Claudel und Yeats halbe Faschisten. Pound und Ben Ganze. Von Celine und Jünger mag ich gar nicht reden. Und Aragon, Éluard, Brecht, Heinrich Mann, Feuchtwanger und viele Dutzend andere der ersten Geister Europas schrieben Ergebenheitsadressen an und Hymnen auf Josef Stalin. Schriftsteller haben vor allem zwei Eigenschaften. Sie sind der Pragmatik abhold und ziemlich oft Opportunisten. Demokratische Politik ist aber nun mal die Kunst der Pragmatik und des faulen Kompromisses. Sie ist unästhetisch und damit abstoßend für Künstler. Außerdem stehen diese oft unter starkem Gruppendruck und sind, nun ja, nicht in allen Fällen charakterlich disponiert, diesem zu widerstehen. Dieses Kapitel unserer Literaturgeschichte ist seltsamerweise noch ungeschrieben. Als Costa Gavras und Yves Montand im grandiosen Film »Das Geständnis« von den Noël-Field-Prozessen und den Säuberungen in der kommunistischen Tschechoslowakei berichteten, hörten selbst enge Freunde der beiden auf, mit ihnen zu sprechen. Als Kingsley Amis, sein Sohn Martin berichtet es in einem bemerkenswerten Erinnerungsbuch, in den 60er Jahren begann, die Sowjetunion zu kritisieren, war er für seine Autorenfreunde von einem Tag zum nächsten nur noch »The Fascist«. Wo sind eigentlich die Kulturhistoriker, die solche Erinnerungen systematisch zusammentragen, bevor sie verschwunden sind? Das ist alles schön und gut oder eigentlich hässlich und schlecht, aber sie weichen mir immer noch aus. Und das werde ich so lange tun, bis sie etwas anderes fragen. Dann wollen wir es so versuchen. Gibt es überhaupt ein Handwerk des Schreibens? Ja und nein. Der Begriff Handwerk ist eine Metapher. Bücher bestehen nicht aus Schrauben und Bolzen. Es wird nicht gefeilt und letztlich gibt es nichts, was tatsächlich der physischen Fertigkeit eines routinierten Experten manueller Arbeit entsprechen würde. Aber natürlich, wie in allen Dingen, spielt auch hier Übung eine Rolle. Und wie in allen Dingen, bewahrt sie einen nicht vor dem Versagen. Auch lernt man beim Schreiben nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen. Nach langer Zeit des Suchens hat man plötzliche Erkenntnisse, zuweilen fast Erleuchtungen, in denen man sich darüber klar wird, was man tun kann und wie die eigene Arbeit aussehen könnte. Das ist oft verbunden mit Sätzen, die man liest oder die einem jemand sagt. Ich habe immer gerne gehört, was Autoren über ihre Arbeit äußern. Das widerspricht aber dem Anfang ihrer Ausführung. Dort meinten sie, ich weiß, was ich meinte. Warum darf ich mir nicht widersprechen? Das ist meine Vorlesung. Dann nennen Sie uns doch drei solcher Sätze, die für Sie hilfreich waren. Da wäre zum Beispiel ein kleiner Einführungsabsatz, den der späte Nabokov für eine sehr frühe Kurzgeschichte schrieb. Die Story spielt sich in einem Zimmer und zwischen zwei Gesprächspartnern ab. Die beiden reden viel und, um das Sprechen nicht zu einem völlig abstrakten Dialog werden zu lassen, etwa so einem, wie wir ihn hier führen, orchestriert Nabokov das Ganze mit kleinen, psychologisch vielsagenden Gesten. Eben das ist, nebenbei gesagt, immer eine sehr schwierige Übung. Schwächere Autoren führen eigens zu diesem Zweck Weingläser ein, an denen unablässig genippt oder Zigaretten, an denen immer mal eben gezogen wird. Gestik gehört zu den schwersten Übungen beschreibender Prosa. Und so wie im literarischen Dialog kein Satz gesagt werden darf, der nicht einen Konflikt verschärft oder die Handlung vorantreibt, so darf es auch keine Geste geben, die nicht dem Ausdruck einer Charaktereigenschaft dient. Nun, jedenfalls besteht eine dieser Gesten zu Beginn von Nabokovs Geschichte darin, dass ein Gesprächspartner aus Nervosität ein kleines Streichholz in zwei Stücke bricht. Ein paar Sätze später lässt er die Bruchstücke in ein leeres Glas fallen. Dann gibt es Wendungen der Geschichte, Gegenwendungen und weitere Wendungen, aber irgendwann gegen Ende schenken sich die beiden Wein ein und trinken. Der alte Nabokov, Jahrzehnte entfernt von dem allerdings bereits teuflisch begabten Anfänger, der das geschrieben hatte, bemerkt dazu, Am Ende der Geschichte scheint jeder das Streichholz im Weinglas vergessen zu haben, etwas, das ich heute nicht mehr zulassen würde. Ja und? Wie, ja und? Das ist alles? Reicht das nicht? Für mich enthält dieser Satz eine der tiefgründigsten Erkenntnisse über das Prosaschreiben, oder sogar mehrere davon. Erstens, Details sind nicht nur nicht egal, Details sind alles. Wenn solch eine Einzelheit nicht stimmt, hat die Geschichte als Ganzes einen Fehler. Die Welt, die sie aufzubauen vorgibt, ist in sich nicht schlüssig. Und warum, das ist der entscheidende Punkt, ist Nabokov so sicher, dass ihm das nicht mehr passieren kann? Weil er später gelernt hat, die gesamte Szene zu sehen. Weil er sich später von seinen erfundenen Räumen und den Vorgängen darin ein so klares Bild zu machen lernte, dass er bemerkt hätte, dass in dem Glas zwei Streichholzhälften lagen und kein Mensch, es sei denn im Zustand großer Verwirrung oder Geistesabwesenheit, Wein eingeschenkt hätte. Zu den vielen Dingen, die ich ihm hoch anrechne, gehört eben auch, dass er den kleinen Streichholzfehler nicht in der späteren Ausgabe eliminierte, sondern dass er ihn stehen ließ und mit einem erklärenden Fingerzeig versah. Prosa hat mit Sätzen zu tun, erzählende Prosa aber immer auch mit Bildern. Ein ganz und gar bildloses Erzählen, das wäre selbst als radikales Experiment gar nicht vorstellbar. Es geht also darum, diese Bilder zu sehen. Wenn man sich beim Schreiben bemüht, alles zu sehen, jede Einzelheit, jede Bewegung, jede Geste, selbst jene, die man nicht beschreibt, dann geschehen gewisse Fehler nicht. Und seltsamerweise sind dann auch viel weniger Beschreibungen nötig. Man kann im Visualisieren viel sparsamer sein, als es die, so an Kleidung, Haartracht und Gesichtszügen interessierte Trivialliteratur ist, bei der es ja immer darum geht, die Beschreibung zunächst möglichst ausführlich zu erledigen, damit der Autor sich dann ungestört den Ereignissen widmen kann. Aber Ereignis und Aussehen sind eines. Und wenn man eine Szene sieht, dann sieht sie auch der Leser. Paradox, aber wahr. Wäre ich pathetisch aufgelegt, würde ich nicht zögern, das einen magischen Akt zu nennen. Und zweitens? Bitte? Ich fragte Sie nach drei erhellenden Äußerungen über das Schreiben. Nabokovs Streichhölzer waren die erste. Ach ja, richtig. Das hatte ich vergessen. Also die zweite. Sie haben meine Fragen geschrieben. Es ist unmöglich, dass Sie das vergessen haben. Stellen Sie sich doch nicht so geziert an. Und ich habe Sie gebeten, postmoderne Sprünge zu vermeiden. Also, die zweite ist ganz einfach. Das war ein Satz, den mein Lektor Thorsten Arendt mir einst schrieb, um mir zu erklären, warum er ein gar nicht so kurzes Romanmanuskript von mir ziemlich misslungen fand. Gute Literatur, sagte er da, müsse notwendig sein. Sie müsse ein Element des Notwendigen haben. Und das ist doch ein Gemeinplatz. Nicht unter diesen Umständen, nicht in diesem Moment, nicht für mich. Ich hatte gemeint, gute Literatur müsse bloß formal perfekt sein. Sie müsse bloß aus möglichst brillanten, tänzelnd überraschenden Sätzen bestehen. Aber natürlich reicht das nicht. Es muss immer, nun ja, ein Element existenzieller Wahrheit geben. Eine Berührung mit den Grundtatsachen unseres Daseins. Sie muss etwas über uns als Menschen sagen und über mich als den Schreibenden. Aber Sie wollen doch nicht aus Ihrem Leben erzählen. Gott, nein, das wäre viel zu langweilig. Nothing ever happens to a novelist, sagt Martin Amis. Früher dachte ich noch, er meine das metaphorisch. Der Autor steckt jedenfalls nicht in der Geschichte. Er steckt in der Atmosphäre, im Tonfall der Erzählstimme, in der inneren Haltung zu dem von ihm wiedergegebenen, die doch immer und überall durchscheint. Aber eben hier muss es eine Berührung geben mit dem, was ihn wirklich betrifft und angeht. Nicht jeder kann von allem erzählen. Und drittens, da möchte ich einen schönen Rat zitieren, den Norman Mailer in seinem unterschätzten und leider nie ins Deutsche übersetzten Buch über das Schreiben gibt. »The Spooky Art«, ein schöner Titel übrigens, »Die gruselige Kunst«. Ein Schriftsteller, sagt er da, schließt einen Pakt mit seinem Unterbewussten ab. »Du«, so vereinbart er mit ihm, wirst jeden Tag aus deinen unergründlichen Tiefen irgendwelche Einfälle zutage fördern. Ich aber tue die eine Sache, die ich dazu tun kann. Ich werde da sein. Ich werde täglich am Schreibtisch sein und auf dich warten. Und um den Autor an der Erfüllung dieses Paktes zu hindern, wurden die Goethe-Institute erfunden? Die Goethe-Institute sind eine wunderbare Einrichtung, die es dem deutschen Literaten ermöglicht, fremde Städte kennenzulernen und am anderen Ende der Welt vor einem erlesenen Publikum aus Düsseldorfern, Hannoveranern und Hamburgern seine Dichtungen zum Vortrag zu bringen. Allerdings, das deutsche Literaturmilieu ist in ingeniösester Weise darauf ausgerichtet, Menschen von der Literaturproduktion abzuhalten. Was nicht in allen Fällen ein Unglück sein muss. Das haben Sie gesagt. Jetzt auf einmal. Aber schweifen wir nicht ab. Bleiben wir bei der gruseligen Kunst. Wenn Sie sagen, Erzählen hat mit Bildern zu tun, ist das ein Plädoyer für den Realismus? Für jenes berühmte realistische Erzählen, von dem deutsche Kritiker mysteriöserweise glauben, es fände in den Vereinigten Staaten von Amerika statt? Ganz im Gegenteil. Je traumhafter die Bilder, desto besser. Das eben hat das Schreiben dem Film voraus. Es ist nicht gebunden an die physischen Wirklichkeiten unseres Daseins, bloß an die existenziellen. Die größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das waren die Erzähler Südamerikas, die an Kafka anknüpften und die Grenzen zwischen Tages- und Nachtwirklichkeit, zwischen Wachen und Traum durchlässig machten. Romane als große Träume, in denen alles möglich ist. So entstanden die funkelnden Meisterwerke dieses Kontinents. 100 Jahre Einsamkeit, Fiktionen, das Reich von dieser Welt, Pedro Paramo. Hierorts wollte man davon nicht viel wissen. Knüpfte an den Dadaismus der Vorkriegszeit an, zog den Humor ab und nannte es ein Experiment. Lautpoesie und soziales Engagement, die zwei bedrückenden Eckpfeiler des radikalen Realismus. Selbst der eine große Magier unserer Literatur, der Autor der Blechtrommel, wurde als engagierter Didakt gelesen. Und was das harte, minimalistische Erzählen, den Realismus der Hemingway-Carver-Schule angeht, denn Carver ist ein Erbe Hemingways, der dessen Technik aus dem Urwald und dem Krieg holte und heimbrachte ins Privatleben der Vorstädte, so finden Sie das häufiger am Leipziger Literaturinstitut als in den USA. Die Experimente, die Sie interessieren, haben also mit dem Realismus beziehungsweise dessen Abwesenheit zu tun. Ich fand Literatur immer am faszinierendsten, wenn sie nicht die Regeln der Syntax bricht, sondern die der Wirklichkeit. Das habe ich auch immer versucht. Und ich war immer wieder überrascht davon, wie stark die inneren Widerstände vieler deutscher Kunstverständiger dagegen sind. Man könnte daran wohl Mentalitätsbeobachtungen knüpfen. Ich glaube, nirgendwo sonst ist die Literatur, aber nirgendwo auch das Lebensgefühl so fest verankert in gutbürgerlich unzerstörbarer Wirklichkeit. García Márquez sagt in einem Gesprächsbuch, dass man als Kolumbianer ganz von selbst zum Surrealisten wird, weil die einen umgebende Welt so unwirklich ist. So gesehen sind wir hier wohl das andere Extrem. Hier ist das Wirkliche so geordnet, dass wir in Planquadraten träumen. Sie sind wohl lange nicht mit der Deutschen Bahn gefahren. Oh ja, danke für das Stichwort. Könnte ich ein paar Dinge zur Deutschen Bahn sagen? Nicht hier, nicht jetzt. Ich würde viel lieber Vorlesungen über die Deutsche Bahn halten als übers Schreiben. Neulich, hier in Göttingen, war das sogar, da stand ich am Bahnhof und wegen Bauarbeiten war ein Zug ausgefallen. Nun hatte die Bahn aber am selben Tag noch Reservierungen entgegengenommen für einen Zug, von dem sie seit 3 Wochen wusste, dass er nicht fahren würde. Der Mann am Schalter sagte mir, sehr unfreundlich übrigens, dass es eine Ersatzverbindung gebe. Die gab es nicht. Als Folge davon standen plötzlich etwa 400 Menschen völlig verloren da und wussten nicht, das interessiert keinen. Ich würde es aber gerne loswerden. Niemand reist so viel wie Handelsvertreter und deutsche Schriftsteller. Wenn ich bezeuge, dass selbst in Polen und Russland, wo ich schon unterwegs war, die Bahn besser funktioniert, dann machen Sie sich nur unbeliebt. Und es interessiert immer noch keinen. Wir waren beim Realismus. Ja, eben. Um Gottes Barmherzigkeit willen, ich flehe Sie an, hören Sie mit der Bahn auf. Ja, gut, gut. Also, in meinen Romanen ging es mir immer um das Spiel mit Wirklichkeit, das Brechen von Wirklichkeit. Und ich sage das jetzt ganz offen, es gehörte zu meinen bedrückendsten Erlebnissen als Schriftsteller, dass so etwas in Deutschland einfach nicht verstanden wird. In meinem ersten Roman etwa liegt der Held am Ende des ersten Drittels in seinem Bett und beginnt allmählich zu träumen. Darf ich die Passage zitieren? Ich versuchte mir ein Kloster vorzustellen. Hohe Mauern, Kreuzgänge, ein alter Brunnen, ein Gemüsegarten. Das Gebäude, das meine Fantasie in aller Eile errichtete, war ein wenig unscharf und enthielt Versatzstücke aus der École Internationale und dem Haus Beerholms. Trotzdem, mir gefiel es. Und ich fühlte, wie ich schon ruhiger wurde und wie sich langsam, wie Wasser in einem überschwemmten Keller in mir der Schlaf ausbreitete. Ich ging auf das Kloster zu, öffnete das große Portal, es ging ganz leicht und trat ein. Ein verschatteter Steingang, eine alte Treppe mit ausgetretenen Stufen. Ich begann hinaufzusteigen. Noch ein Gang. Lichtstrahlen fallen schräg ein und durchschneiden den Raum in der Diagonalen. Unwillkürlich zieht man den Kopf ein, um nicht anzustoßen. Ein paar Leute gehen an mir vorbei, aber ich mache mir nicht die Mühe, ihnen Körper und Gesicht zu geben. Ich achte auf meine Schritte. Mit einiger Anstrengung gelingt es mir, ihr hallendes Geräusch zu hören. Eigenartig in der Stille. Und dort ist eine Tür. Ich bleibe stehen und trete näher heran. Ach ja, hier werde ich hineingehen. Ein leeres Messingschild hängt in Augenhöhe. Jetzt muss ein Name her. Etwas Originelles. Vielleicht Lateinisches? Oder lieber etwas Einfaches. Weber, Schuster. Nein, wenn schon ein Handwerkername, dann Fassbinder. Sehr gut. Das klingt einfach und zugleich irgendwie passend. Ich konzentriere mich auf das Schild und dort, zuerst nur als grauer Schatten, dann immer deutlicher, tauchen Buchstaben auf. Pater Fassbinder. Jetzt kann ich wohl hinein. Ich klopfe. Nichts. Unsinn, es muss jemand da sein. Ich will es so. Ich klopfe wieder. Und jetzt höre ich sie. Eine Stimme, die etwas sagt. Wahrscheinlich herein. Ich drücke auf die Klinke, die Tür springt auf. Ich trete ein. Es war ein großes, praktisch eingerichtetes Arbeitszimmer. Büchergestelle, Stühle, ein Tisch mit einer mechanischen Schreibmaschine darauf. Dahinter saß ein Mann. Er musste etwas über 50 sein und war mittelgroß, dicklich, hatte graue Haare, eine scharf gezeichnete Nase, volle Wangen, breite Augenbrauen. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißem Kragen und an seinem Revers blitzte ein dünnes silbernes Kreuz. Er saß mit gesenktem Kopf da. Als ich hereinkam, sah er nicht auf. Ich blieb verwirrt stehen. »Kommen Sie näher«, sagte er. »Setzen Sie sich.« Hier sollte nicht nur der Held verwirrt stehen bleiben, auch der Leser. So hoffte ich. Der Protagonist erträumt sich eine Figur. Er, immerhin trägt der Roman das im Titel, stellt sie sich vor. Er malt sie sich aus, so wie ich sie mir beim Schreiben ausmalte, und holt sie imaginierend in die Wirklichkeit des Buches. Ohne dass der Traum enden würde, ist Pater Fassbinder von diesem Moment an eine handelnde Figur, ein Teil der Geschichte. Man könnte vermuten, dass alles, was von da an geschieht, noch Teil des Traumes ist. Man könnte auch vermuten, dass der ja ohnehin nicht besonders verlässliche, erzählende Protagonist durch solche Tricks und Wendungen seinen Bericht einer illusionistischen Show, einer Bühnenvorstellung ähnlich machen möchte. Oder man könnte vermuten, dass der Autor eben diese Unsicherheit erzeugen möchte, dass er den Leser innehalten lassen will, wie Beerholm auf der Türschwelle. Ich wurde von Lesern oft auf diese Passage angesprochen, die Rezensenten aber nannten das Buch durchaus lobend einen realistisch erzählten Roman. Sie hatten es einfach überlesen. »Das kann doch passieren. Dann haben Sie es eben nicht klar genug dargestellt. Der Fehler liegt in jedem Fall bei Ihnen. Herrje, Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass Ihre Wendungen zu subtil seien für die Intelligenz der Rezensenten.« »Zu subtil wohl nicht.« Einige Jahre später veröffentlichte ich die Novelle »Der fernste Ort«. Am Anfang steigt der Held ins Wasser, schwimmt hinaus, gerät in eine ungünstige Strömung und geht unter. Er ertrinkt beinahe. Zurück am Ufer entschließt er sich, den Unfall, den er gerade fast gehabt hätte, vorzutäuschen und als scheinbar Toter aus seinem Leben zu entfliehen. Er lässt seine Kleidung liegen und macht sich davon. Von diesem Moment an aber wird die Geschichte immer seltsamer. Ereignisse aus seiner Kindheit wiederholen sich, nur leicht verändert vor seinen Augen. Er besucht seinen Vater im Krankenhaus. Wenige Seiten später erfährt man, dass sein Vater schon lange tot ist. Als es darum geht, sich einen falschen Pass zu besorgen, betritt er das nächstbeste seltsame Nachtlokal, wird dort empfangen und wie ein alter Bekannter in einen Keller geführt. Da sitzt sein Vorgesetzter aus der Arbeit und übergibt ihm seinen fertigen neuen Pass. Auch tauchen immer wieder eigentümliche Unterwasserbilder vor seinen Augen auf. Fische, Schlingpflanzen, wogendes Seegras. Kurz, es ist von fast schon aufdringlicher Eindeutigkeit, dass er eigentlich untergegangen ist und die ganze Geschichte sich in seinem Kopf in den wenigen Momenten der Agonie abspielt. Die Idee war aber schon vor Ihnen da. Aber ja, eine Variation auf ein altbekanntes Thema. Nun dachte ich, dass es dem Leser Vergnügen bereiten könnte, wenn diese Richtung der Geschichte ihn überrascht. Und traf die folgenreiche Entscheidung, dass nichts von dieser wieder realistischen Wendung im Klappentext angedeutet sein sollte. Gemeinsam mit meinem Lektor schrieb ich also in die Verlagsvorschau, dass das Buch von einem jungen Mann handle, der einen Unfall übersteht und ein neues Leben beginnt. Einen Aussteiger-Thriller also. Dann erschien das Buch. Alle Leser, die ich kenne, verstanden es sofort. Meine Großmutter verstand es, mein Onkel, der in Bad Godesberg eine Kneipe besitzt, verstand es, meine russische Übersetzerin rügte mich, dass die Hinweise etwas holzhammerhaft daherkämen. Verzeihen Sie, wenn ich gähne, aber mich erinnert das ein wenig an Ihre Tirade über die Deutsche Bahn. Ich beschwere mich doch nicht. Oder doch, ja, ich beschwere mich. Aber die Erfahrung scheint mir mitteilenswert. Ich bekam nur gute Kritiken für dieses Buch. Ausschließlich. Aber zwei Drittel der hauptberuflichen Beurteiler hielten es für den realistischen Roman, als den es sich durch seinen Klappentext maskierte. Ein Buch, in dem ein Vater einmal tot ist und danach wieder am Leben und in dem man sich innerhalb von 5 Minuten einen gefälschten Pass besorgen kann. Ganz ehrlich, mich störte nicht, dass sie es nicht verstanden. Mich störte, dass sie es nicht verstanden und das Buch lobten. Denn bitte, wofür? Und mich stört, dass ein Klappentext offenbar die Rezeption durch die angeblichen Profis so eisern bestimmt, dass keine ihm zuwiderlaufende Überraschung mehr möglich ist. Also, wenn Lob Sie stört, kann ich Sie beruhigen. Dem lässt sich Abhilfe schaffen. Jedenfalls war es wohl auch dieses Erlebnis, das mich auf die Idee brachte, eine Kritikersatire zu schreiben. Ein Buch darüber, wie man zum hauptberuflichen Kunstbeurteiler werden kann, ohne eine Ahnung von Kunst zu haben und ohne imstande zu sein, selbst die einfachsten kompositorisch-motivischen Zusammenhänge eines Werkes nachzuvollziehen. Ich sehe Ich und Kaminski übrigens eher als ein Theaterstück in Verkleidung eines Romans. Das Buch ist sehr szenisch und von den ausführlich beschriebenen Kunstwerken des alten Malers abgesehen, besteht es vorwiegend aus Dialogen. Diese Kunstwerke beschreiben Sie ja sehr genau. Wozu eigentlich? Gebrochener Realismus, auch das. Erstens fand ich es trivial, einfach eine Figur als großen Maler einzuführen und vom Leser zu verlangen, dass er das akzeptiert. Sie kennen diese Einstellung aus Fernsehserien. Ein Malergenie steht vor seiner Staffelei und arbeitet, nur ist der Kamerawinkel immer gerade so, dass man nicht sieht, was da auf der Leinwand ist. Das ist eine künstliche Beschränkung des Blicks, die man sofort als Schwäche des Werks, als Signal der Trivialität empfindet. Natürlich kann das visuelle Medium nicht eben mal so künstlerisch bedeutende Bilder hinstellen, denn wenn der Requisiteur sie produzieren könnte, wäre er nicht Requisiteur geworden, sondern hätte Ausstellungen in Pariser Galerien. Aber der Roman kann es natürlich. Deswegen, nebenbei gesagt, eignet er sich auch besser fürs Historische als der Film. Dieser in der Totalität seines Blickes ist dazu verdammt, tausende kleine Fehler zu machen. Prosa aber kann aussparen und hat eben darum paradoxerweise die Möglichkeit, fehlerlos zu sein. Die Werke Kaminskis jedenfalls habe ich dann möglichst exakt in die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts einzuordnen versucht. In genau dem Tonfall und mit den Querverweisen, die ich auch verwenden würde, wenn es sie gegeben hätte. Es sind nur ein paar Seiten, aber für die musste ich sehr viel lesen. Das führte übrigens dazu, dass ich oft gefragt wurde, wo man denn diese Bilder sehen könne. Wenn ich sagte, nirgendwo, kam die Gegenfrage, wie ich sie denn dann hätte beschreiben können und wie ich zum Beispiel zu den Sätzen gekommen sei, die im Buch als Picasso- oder Matisse-Zitate über Kaminskis Werk ausgegeben werden. So etwas könne man doch nicht einfach erfinden. Wenn ich dann sagte, dass das Gesamtwerk von Borges aus ebensolchen Machinationen bestehe, kam erstaunlich häufig die Gegenfrage, ach, der von draußen vor der Tür? Also zusammengefasst, Sie meinen, dass in der deutschen Nachkriegsliteratur ein paar Dinge grundlegend schiefgegangen sind. Ich meine, dass sie sich nie davon erholt hat, dass der beste Jahrgang deutscher Reben, wie es bei Walter Mehring heißt, vor der Ernte ums Leben kam. Die Dinge waren schon einmal besser. Neulich hat mir eine französische Lektorin erzählt, dass es in zahlreichen Redaktionen ihres Landes Literaturkenner gebe, die sich weigern, ein zeitgenössisches deutsches Buch auch nur aufzuschlagen. Vielleicht sind die alle dumm und ahnungslos. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht haben 3/4 der Leser auf der Welt ja keine Ahnung von Literatur. Aber womöglich lief hier wirklich das eine oder andere falsch. Wie steht es denn mit dem gebrochenen Realismus in der Vermessung der Welt? Ich dachte, von der wollten wir beim nächsten Mal reden. Es ist ein gebrochener Realismus der Gattung. Das Buch gibt sich als ernsthaftes Geschichtswerk und ist das Gegenteil davon. Das ist nicht bloß eine Ironie des Tones, sondern eine der Haltung. Und außerdem gibt es darin magischen Realismus in Überfülle. Humboldt ist umgeben von Gespenstern und Monstern, die er nach Kräften ignoriert. Zweimal erscheint ihm der Geist seiner Mutter. Einmal trifft er ein veritables Seeungeheuer. Und in einer fiebrigen Passage sehen er und Bonpland in der Nachmittagshitze über dem Orinoco ein UFO. Außerdem findet zwischen Humboldt und Gauss ständig eine Gedankenübertragung statt, von der sie beide nichts wissen, die nur der Leser bemerkt. Zwischen ihren beiden Leben läuft, wie auf einem Webstuhl, das Schiffchen mit den Motivfäden hin und her. Bücher bestehen aus Motiven, wie Musik, aus deren Einführung und Variation, deren Abwandlung und Wiederholung und aus dem Vergnügen, sie selbst in transponierter und fast unkenntlicher Gestalt noch auszumachen und wiederzuerkennen. Hierin liegt, wenn überhaupt, die Parallele zwischen Prosa und Musik. Sätze sind Sätze, sie können nicht musikalisch sein, so oft man dieses Klischee auch bemühen mag. Selbst bei Hölderlin oder Rilke nicht. Ihre Gedichte sind wohlklingend wie nichts anderes in unserer Sprache, aber musikalisch? Nein. Sprache ist keine Musik. Nun muss ich aber doch zur Frage am Anfang zurückkommen. Da wollten Sie mir nicht sagen, warum Sie schreiben. Ehrlich gesagt, nach allem, was Sie nun erzählt haben, habe ich immer noch keine Ahnung. Sie wollten das doch vermutlich immer schon machen. Das gebe ich zu. Aber warum? Nur aus Geldgier und Geltungssucht? Ich würde die Reihenfolge umdrehen. Kann ich lieber noch etwas über die Deutsche Bahn sagen? Ich denke, das ist der Moment, an dem ich mich für das Gespräch bedanke. So plötzlich? Ich würde das schon gerne erzählen. Das war neulich in Dessau. Da gibt es zwei Fahrscheinautomaten. Von denen sind zwei defekt. Ein Schalter ist offen. Vor dem stehen 70 Leute. Ohne Übertreibung. 70. Ich habe gezählt. Ich hatte noch 20 Minuten vor der Abfahrt des Zuges. Es war klar, die Zeit würde nicht reichen. Glauben Sie, irgendjemand wüsste, was man in so einer Lage tut? Glauben Sie, es gibt weit und breit einen Angestellten, der hilft? Haben Sie vielen Dank für die Ausführungen und Ihnen allen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Moment, ich habe dann nämlich doch einen Automaten gefunden. Der hat aber meine Kreditkarte abgelehnt. Und morgen geht es weiter. Gute Nacht, kommen Sie gut nach Hause. 2. Heute soll es um die Vermessung der Welt gehen, ums Historische und Ahistorische. Um die Kunst der Recherche und die Recherche zur Kunst. Und auch von deutscher Klassik wird das eine oder andere Mal die Rede sein. Für die, die gestern nicht dabei waren, ich habe mir das Leben erleichtert durch die Einführung eines Befragers und so den Monolog in ein Gespräch verwandelt. Der Trick ist nicht ganz neu. Er stammt von Platon und wurde seither auch das eine oder andere Mal verwendet. Aber in diesem Fall schien er mir umso angebrachter, als das Dasein des deutschen Schriftstellers heute einer ständigen Befragung gleicht, bei der alle Welt ständig etwas von ihm zu wissen wünscht, als wüsste er vieles, und dabei wird man doch Schriftsteller, weil man eigentlich gar nichts weiß. Also bitte ich meinen Gesprächspartner aufs Podium. Und in diesem Sinn meine erste Frage. Es ist die, die Ihnen vermutlich nach diesem Buch ständig gestellt wird. Haben Sie viel recherchiert? Und wie? Tatsächlich, sie wird oft gestellt. Sie erinnert mich ein wenig an die Frage, die Schauspieler am häufigsten zu hören bekommen. Denn die lautet nicht, wie machen Sie es, dass Iago so abgrundtief böse wirkt? Oder wie haben Sie Desdemona diesmal angelegt? Sondern, fällt es Ihnen schwer, all diesen Text zu lernen? Die Armen stottern dann meist, etwas beschämt und ein wenig befremdet vor sich hin, weil sie die eigentlich einzig richtige Antwort nicht geben mögen. Die lautet nämlich, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber wenn man das nicht könnte, hätte man sich einen anderen Beruf suchen müssen. Es ist eine Äußerlichkeit und das Wesentliche beginnt erst, wenn solche Dinge erledigt sind. Textlernen ist schwer. Recherchieren ist mühsam, aber viel mehr lässt sich darüber auch nicht sagen. Sie haben von zwei historischen Personen erzählt. Sie haben diesen beiden Dinge angedichtet und anerfunden. Finden Sie das moralisch völlig unproblematisch? So unproblematisch, wie Kunst eben sein kann. Wirklich anständig ist sie nämlich nie. Ein Künstler ist nicht vollkommen, nicht ganz und gar respektabel. Aber es ist von alters her eine Domäne der Literatur, ihre eigenen Versionen historischer Personen nachzuerschaffen. Man kann es sich natürlich leicht machen wie Heiner Müller und sagen, alles Geschichtliche ist Material, aber so einfach ist es nicht. Natürlich ist Schillers Wallenstein nicht der historische Wallenstein, aber er ist auch nicht irgendeine Figur, die mit Wallenstein nichts außer dem Namen gemeinsam hat. Willy Brandt und Günter Guillaume in Michael Frayns Stück »Demokratie« sind natürlich nicht einfach der historische Brandt und der historische Guillaume, aber sie sind auch nicht zwei frei erfundene Fantasiegestalten. Der historische Mensch selbst ist gewissermaßen ein Magnet, und um ihn herum ist ein Feld, in dem man sich erfindend bewegt. Kommt man der ursprünglichen Gestalt zu nahe, dann schreibt man einfach eine Biografie, und das ist nicht der Sinn der Sache. Entfernt man sich aber zu weit, so dass die Kraft ihres Feldes nicht mehr spürbar ist, so hat man das künstlerische Recht verloren, ihren Namen zu verwenden, und man unternimmt etwas ganz Sinnloses. Sie machen sich also ein Bild und dann erfinden Sie, um dieses Bild zu stützen. So kann man es ausdrücken. Ist das denn seriös? Im Journalismus wäre es eine Todsünde. In der Literatur ist es nicht nur erlaubt, sondern notwendig. Und ist der Unterschied zwischen Literatur und Journalismus immer so klar und eindeutig? Der Hauptunterschied ist schon einmal, dass auf einem Roman das Wort Roman steht. Mithin, dass schon vor dem ersten Wort ein Pakt zwischen Erzähler und Leser geschlossen wird, der besagt, dass der Leser alles hinnehmen und zugleich alles und auch gar nichts glauben wird. Suspension of Disbelief nannte das Coleridge. Wer also Ihren Roman liest, um zu erfahren, wie es gewesen ist, dem muss ich abraten. Selbst wenn es zufällig so gewesen sein sollte, wie ich es schildere. Was ich, unter uns gesagt, durchaus für möglich halte, so wäre er trotzdem nicht im landläufigen Sinn zutreffend. Wären Ihre Figuren noch am Leben? All diese Argumente würden Ihnen nichts nützen, Sie würden verklagt werden und Sie würden verlieren. Mit Sicherheit. Warum dürfen Sie also mit Gauss tun, was Sie mit Jürgen Habermas nicht tun dürften? Darüber habe ich lange nachgedacht. Man hat unwillkürlich das Gefühl, dass es hier einen fundamentalen Unterschied gibt, und ich meine, dieses Gefühl täuscht nicht. Aber worin liegt er? Ich denke, es ist die Zeit. Persönlichkeitsrechte werden von der vergehenden Zeit getilgt. Nicht nur in rechtlicher, auch in moralischer Hinsicht. Es hat mit der Natur des Nachruhms zu tun, wessen Name so lange überlebt, dass seine Leistungen mit solcher Klarheit hervortreten, der ist offenbar all den Erwägungen enthoben, dass man ihn schützen müsse vor der schwärzenden Kraft der Erfindung. Oder anders gesagt, man billigt ihm nicht mehr das Recht auf Egoismus zu, auf Eitelkeit. Oder wieder anders gesehen, man hat sich mit dem Umstand abgefunden, dass er tot ist. Ganz und gar und vollkommen tot. Unserer Welt und ihrem Spott entrückt. Und wie lange muss einer gestorben sein, damit er in diese Lage kommt? Schwierige Frage. Vermutlich verlängert sich diese Zeitspanne parallel zu unserer wachsenden Lebenserwartung. Aber ich möchte hier keine Zahl nennen. Prüfen Sie Ihr Gefühl. Mit Einstein lässt sich wenig anstellen, ohne dass man es als problematisch empfände. Mit Humboldt deutlich mehr. Mit Cicero alles. Es hängt vielleicht auch mit der Größe eines Namens, einer Figur zusammen. Je berühmter einer ist, desto geringer die Gefahr, dass eine Erfindung bildbestimmend wird. Nun ist aber gerade das mit Ihnen und Gauss passiert. So mancher denkt jetzt, Gauss war wirklich so, wie er bei Ihnen ist. Und ein wenig, ich gebe es zu, bekümmert mich das. Das ist eben die durch nichts gerechtfertigte Bildmacht des Spätergeborenen. Auf Seite 9 meines Romans sagt er es selbst: Seltsam sei es und ungerecht, so recht ein Beispiel für die erbärmliche Zufälligkeit der Existenz, dass man in einer bestimmten Zeit geboren und ihr verhaftet sei, ob man wolle oder nicht. Es verschaffe einem einen unziemlichen Vorteil vor der Vergangenheit und mache einen zum Clown der Zukunft. Moment bitte, wer sagt das? Gauss. Gauss hat das nie gesagt. Natürlich nicht. Mein Gauss sagt es. Die literarische Figur. Sie haben gerade die Vertauschung unternommen, vor der Sie sich mit dem Zitat verwahren zu wollen vorgeben. Zeigt das nicht, dass die Sache etwas komplizierter ist? Alle Dinge sind komplizierter, als man es gern hätte. Darf ich Sie bitten, mich nicht in die Enge zu treiben? Was ist denn das für eine Art? Sie sind doch meine Erfindung. Ich hab's nicht vergessen. Wir waren doch bei der Frage nach den Recherchen. Also, das war alles nicht so wild. Humboldts Reisen sind erstklassig aufgearbeitet. Natürlich habe ich die drei Bände seines Reiseberichtes, der übrigens den bestsellerträchtigen Titel Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent trägt und schon zur Zeit seines Erscheinens als bestürzend langweiliges Buch über eine atemberaubend spannende Reise galt, so genau wie möglich gelesen, mit dem Bleistift in der Hand, Notizen machend, genau wie Sie es sich vorstellen. Aber das Schönste ist, die gesamte Reise ist wissenschaftlich erschlossen. Es gibt erstklassige Bücher, die Sie Station für Station zusammenfassen und aufzählen, was er an jedem Ort getan hat, was er entdeckt, was katalogisiert, was er also geleistet hat. Und was Bonpland zugestoßen ist. Der Arme war tatsächlich dauernd krank. Ihm wurden Zähne ausgeschlagen. Alle Missgeschicke, denen Humboldt durch Disziplin und Glück entging, trafen ihn mit voller Wucht. Und was Gauss angeht, so gibt es vor allem die Briefe, aus denen einem sofort ein komplexer, vielgestaltiger, nachvollziehbarer Mensch entgegentritt. Das ist umso erstaunlicher, als einem das bei Humboldt nie passiert. Er bleibt sehr fern und fremd. Im Fall von Gauss war mir nur eines fern, und das war seine Mathematik. Dafür musste ich wirklich manches nachlernen. Der Teil der Arbeit war schrecklich, und auf den bin ich wirklich stolz. Es gibt übrigens eine für meine Zwecke hervorragende Gauss-Lebensgeschichte des Mathematikers Walter K. Bühler. Als Biografie ist sie entsetzlich, eine sture Aneinanderreihung von Fakten, ohne Verbindung, ohne erzählerischen Bogen, ohne dass ein Gesamtbild entstünde. Für meine Zwecke natürlich ideal. Erzählen wollte ich ja selbst. Welche Fragen stellt man Ihnen am häufigsten? Es sind vier. Die mit Abstand häufigste: Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Zweitens, was stimmt denn nun eigentlich? Drittens, haben Sie eigentlich recherchiert? Beachten Sie, nicht haben Sie viel, sondern haben Sie überhaupt? Viertens, warum gerade Humboldt und Gauss? Möchten Sie eine davon nochmal beantworten? Um keinen Preis. Nicht für viel Geld. Nein, nein und dreimal nein. Nein. Dann lieber Folgendes. Humboldt ist doch Schriftsteller. Hat er Ihnen eigentlich bei der Arbeit geholfen? Ohne ihn hätte ich es nicht machen können. Humboldt ist, vor allem wenn er Deutsch schreibt, sein Französisch ist viel blasser, einer der größten Prosaautoren überhaupt. Oder vielmehr, er könnte es sein, wenn er sich dazu hätte überwinden können, nicht jede gelungene Passage unter Unmengen von Messdaten zu ersticken. Darf ich einen Absatz aus den Ansichten der Natur vorlesen? Das ist aus dem Kapitel über die Steppen und Wüsten. Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt der Wanderer betroffen an den öden Rand einer baumlosen, pflanzenarmen Wüste. Kein Hügel, keine Klippe erhebt sich inselförmig in dem unermesslichen Raume. Nur hier und dort liegen gebrochene Flözschichten von 200 Quadratmeilen Oberfläche bemerkbar höher als die angrenzenden Teile. Bänke nennen die Eingeborenen diese Erscheinung, gleichsam ahndungsvoll durch die Sprache den alten Zustand der Dinge bezeichnend, da jene Erhöhungen Untiefen, die Steppen selbst aber der Boden eines großen Mittelmeeres waren. Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung diese Bilder der Vorzeit zurück, wenn im raschen Aufsteigen und Niedersinken die leitenden Gestirne den Saum der Ebene erleuchten, oder wenn sie zitternd ihr Bild verdoppeln in der untern Schicht der wogenden Dünste, glaubt man, den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüt mit dem Gefühl der Unendlichkeit, und durch dies Gefühl, wie den sinnlichen Eindrücken des Raumes sich entwindend, mit geistigen Anregungen höherer Ordnung. Aber freundlich zugleich ist der Anblick des klaren Meeresspiegels, in welchem die leicht bewegliche, sanft aufschäumende Welle sich kräuselt. Tot und starr liegt die Steppe hingestreckt, wie die nackte Felsrinde eines verödeten Planeten. Das kann Goethe nicht besser. Aber es sind Momente, immer nur Momente, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er Wissenschaftler sein wollte oder beschreibender Literat. Man könnte nun sagen, das schließt sich ja nicht aus, aber zu den wenigen Dingen, die nicht poesiefähig sind, gehört das Messergebnis. Listen von Messergebnissen, da hilft nichts, sind das Unpoetische schlechthin. Und Humboldt liebte nun einmal Messergebnisse. Wenn man ihn liest, kann man sich tatsächlich des Gefühls nicht erwehren, dass sie ihm ein Gefühl von Sicherheit gaben. Sie haben Humboldt an Orte geschickt, die er selbst beschrieben hat. Haben Sie da seine Prosa übernommen? Niemals. Das war eine Spielregel, die ich mir selbst vorgeschrieben hatte. Der Roman sollte von mir sein und auf keinen Fall ein postmodernes Gemisch, in das auch Texte anderer einmontiert sind. Humboldts Landschaftsbeschreibungen waren unendlich hilfreich für mich, weil ich mir mit ihrer Hilfe ein klares Bild von all den Orten machen konnte, an denen er gewesen war. Humboldt kann einem wirklich beibringen, was Natur ist und wie sie sich anfühlt, wie eine Form der Landschaft in eine andere übergeht, wie das Klima die Flora formt, welch unterschiedliche Farben die Luft haben kann. Ja, Farben der Luft, das war mir nie aufgefallen zuvor, das habe ich von Humboldt gelernt. Ich habe mir also mit seiner Hilfe ein Bild von den Orten gemacht und dann habe ich sie mit meinen eigenen Worten beschrieben. Nie mit seinen. So waren die Regeln. Daran habe ich mich gehalten. Gab es noch andere Regeln? Ich glaube nicht an Regeln beim Schreiben. Es gab nur mein eigenes Gefühl von innerer Richtigkeit. Künstlerischer und historischer. Manchmal musste ich mit diesem Gefühl längere Gespräche und Diskussionen ausfechten. Darf ich das noch, habe ich mich dann gefragt. Ist das noch erlaubt und legitim? Sie meinen etwa Gauss in seiner Hochzeitsnacht? Ach, das finde ich harmlos. Ja, es ist eine Verletzung seiner Intimsphäre, aber Literatur ist nun mal zudringlich. Wirklich gezögert habe ich bei dem Selbstmordversuch, den ich ihm zuschreibe. Das ist doch eine recht gravierende existenzielle Unterstellung. Viel mehr als ein Coitus interruptus aus wissenschaftlichen Gründen. Ein untauglicher Selbstmordversuch allerdings. Das kommt aber erst etwa 150 Seiten später heraus. Der junge Gauss möchte Curare trinken. Aus einer Flasche übrigens, die Humboldt selbst ein paar Jahre vorher aus Südamerika herübergesandt hat. Er fühlt sich an der Schwelle des Todes und entscheidet sich dann dagegen. Erst viel, viel später erzählt ihm Humboldt, dass man Curare problemlos trinken kann und dass man es in eine Wunde träufeln muss, damit es tötet. Nur ein aufmerksamer Leser erinnert sich und versteht, warum Gauss in diesem Moment so verblüfft ist. Derselbe aufmerksame Leser, der versteht, warum im Kapitel »Der Garten« der Graf von der Ohe zu Ohe an Gauss die Frage richtet, ob er nicht eine Beschwerde hätte vorbringen wollen. Derselbe, ja. Man hat ja ein paar Mal gesagt, dass es in der Vermessung der Welt zu wenig Metaphysik gebe. Ich fürchte eher, es gibt zu viel davon. Das Kapitel »Der Garten« ist eine Kafka-Umkehrung. Der Landvermesser, dieses Wort fällt übrigens nie, es ist immer vom Geodäten die Rede, kommt zum Herrenhaus und wird abgewiesen. Nun, aber das ist ein Vermesser von anderem Kaliber als der, den wir kennen. Dieser setzt sich sofort und mit solchem Nachdruck durch, dass man ihn praktisch augenblicklich vorlässt. Er lässt den Grafen sogar aus dem Bett holen, einfach so, weil ihm danach ist. Und der Graf ist erstens die einzige Person im Roman, die Gauss intellektuell überlegen ist. Zweitens, ja, manches deutet darauf hin, dass er der ist, an den Gauss so lange schon einige Fragen richten wollte. Ihm wird die Audienz gewährt, die Menschen normalerweise nicht gewährt wird. Die Audienz, die er sich so lange schon gewünscht hat. Aber wie das Leben so spielt, er bemerkt es nicht. Und der tropische Garten? Ist erstens wieder eine Verbindung zu Humboldt, zweitens ein Element der Kafka-Umkehrung. Kafkas Räume sind Interieurs, stickig, staubig und mit niedrigen Decken. Was ist weiter davon entfernt? In frischer Luft zu stehen, in einem Garten und dann noch in einem wuchernden, wilden, tropischen. Der, aus dem Adam damals vertrieben wurde? Das wird mir zu viel. Zu germanistisch. Nein, einfach ein Garten. Und der alte Mann ist einfach ein Graf, der zufällig in einem Brief des Landvermessers Gauss Erwähnung findet. Man habe ihn da schlecht behandelt, schreibt Gauss. Habe ihn in einem dreckigen Raum ohne Toilette einquartiert. Der Rest ist Erfindung, Ausschmückung, Spiel. Das interessiert mich natürlich. Dieses Verhältnis von Realität und Erfindung, danach werden Sie natürlich oft gefragt. Und am liebsten hätten die Fragen denn dann Prozentangaben. 47,3% Wahrheit, der Rest reine Erfindung. Natürlich kann man es so nicht aufschlüsseln. In dem Moment, in dem auf einem Buch das Wort Roman steht, ist alles Erfindung, auch wenn dies oder das zufällig wahr ist. Nebenbei gesagt, es gab da in der Historie einige Ereignisse, die so unwahrscheinlich waren, dass ich sie nicht im Roman verwenden konnte. Dass Humboldt im Reisebericht von einem besonders hässlichen Affen schreibt, den er entdeckt habe, um ihn dann sogleich den Humboldt-Affen zu nennen, das ist natürlich unglaublich komisch, aber nur, wenn es wirklich geschehen ist. Im Roman konnte ich das nicht gebrauchen, denn dort wäre es per se zur Fiktion geworden, und als solche ist es ein schwacher Scherz. Nur die Wirklichkeit kann sich leisten, sehr unwahrscheinlich zu sein. Die Fiktion ist gezwungen, glaubhaft zu bleiben. Dagegen kann man nichts machen. Humboldt und Gauss haben bei Ihnen gemeinsam, dass Sie sich nicht für Kunst interessieren. Sie sind Gegner des Erzählens, der narrativen Dichtung. Wie übrigens auch die Jesuitenmissionare, die im Roman auftreten. Das ganze Buch ist voll von Feinden des Erzählens. Manche davon bringen Argumente vor, die denen der antinarrativen Avantgarde des 20. Jahrhunderts nicht unähnlich sind. Ich lasse Humboldt ja sogar sagen, dass die Weiterentwicklung der Fotografie die Malerei überflüssig machen werde, diese abgestandenste aller öden Seminarphrasen. Der historische Humboldt wollte tatsächlich einen Katalog von Pflanzenmerkmalen aufstellen, an die die Maler sich dann halten müssten. Er fand es einfach unerträglich, dass Gemälde die Natur nicht so zeigen, wie sie aber nun einmal für den Wissenschaftler aussieht. Ich lasse meinen Humboldt dann noch einen Schritt weitergehen und eine Liste der Eigenschaften historischer Personen fordern, von denen Dramatiker und Erzähler nicht mehr abweichen sollten, was genau solch einen Roman, wie ich ihn geschrieben habe, verhindert hätte. Humboldt vertritt das Weltbild der Klassik, aber eben ohne jenes durchheiternde, spielerische Element der Befreiung durch Kunst, um dessen Willen man ihr dann doch die Striktheit und Humorlosigkeit gerne verzeiht. Goethe ist ja nicht bloß pathetischer Humanist, er ist auch Erfinder des amoralischen Reinicke Fuchs und der vitalsten Teufelsfigur der Literaturgeschichte. Und in seinem letzten Brief spricht er von Faust II als jenen sehr ernsten Scherzen. Ist das nicht schön? Eine bessere Wendung für das Wesen der Kunst wurde nie gefunden. Humboldt dagegen, das ist der Klassik gnadenlose Seite. Und für Gauss sind Zahlen die eigentliche Realität und die Menschenwelt, mit der die Kunst es aber nun mal zu tun hat, eine zweitklassige platonische Abspiegelung. Wenn es ein Manko gibt, das die beiden teilen, dann ist das nicht so sehr ihre Missachtung für andere Menschen. Jeder, der etwas Großes erreichen will, konzentriert sich so sehr darauf, dass er mehr oder minder untauglich wird für das Spiel des Soziallebens. Nein, ihr Manko ist, dass sie in einer Welt leben, in der Kunst keine Rolle spielt. Das ist das eigentlich Inhumane an ihnen. Und dem setze ich, auch formal, Südamerika entgegen. Also das Primat des scheinbar unstrukturierten, sprudelnden Erzählens. Das Episodische des Buches, das ständige Entwickeln und Wegwerfen von kleinen und kleinsten Geschichten, die alle gleich wichtig scheinen und die man achtlos fallen lässt, als wäre die Welt so voll von Geschichten, dass es auf jeder einzelne kaum ankommt, das ist eben der südamerikanische Erzählgestus. Es ist der Anti-Weimar-Gestus und die Gegenposition zur Erzählfeindlichkeit der Figuren. Aus diesem Zusammenprall einer Form mit einem ihr völlig heterogenen Inhalt entsteht die Grundironie des Romans. Und aus der indirekten Rede, ja, der Pseudosachlichkeit des Tons. Als hätte es, ich habe das immer wieder gesagt, ein verrückter Historiker geschrieben. Genau das war meine Vorgabe. Es sollte klingen, als wäre ein seriöser Historiker plötzlich wahnsinnig geworden. Übrigens wenden sich regelmäßig Leute an mich, um mir zu sagen, dieser oder jener Konjunktiv wäre falsch. Nun ja, als ich das Manuskript abschloss, waren noch einige Konjunktivfehler darin. Vor der Drucklegung wurde es von zwei der besten Lektoren Deutschlands durchgesehen, außerdem von etwa 7 renommierten Schriftstellern. Und dennoch gehen weiter Beschwerden ein. Wissen Sie, mit Konjunktiven ist es wie mit Uniformen. Bei jedem Film, in dem Soldaten auftreten, bekommen die Fernsehsender schier unzählige Anrufe von Privatgelehrten, die ihnen erklären, alle Uniformen seien schon wieder ganz falsch. Bloß die eine Sache, die in Filmen eigentlich nie falsch ist, sind die Uniformen. Es gibt Spezialisten genau dafür. Und jede Produktion, die mit Soldaten zu tun hat, engagiert einen von ihnen als Berater. Aber es hilft nichts. Das Land ist voll von Leuten, die nur auf ein Stück grünen Stoffs warten, um zornbebend zum Hörer zu greifen. Uniformen und Konjunktive. Da kommt der deutsche Kulturkonsument in Rage. Vermutlich sagt das etwas Profundes über das Land aus. Was denn? Keine Ahnung. Dann kommen wir doch zum Ende. Eine kleine Frage noch, die mich persönlich interessiert. Sie persönlich interessiert das, was ich für Sie erfunden habe. Ihre Fragen stammen doch von mir. Werden Sie jetzt postmodern? Da haben wir uns so bemüht, den Anschein einer echten Befragung zu wahren, und plötzlich fangen Sie so an. Was soll denn das bitte? Entschuldigung, natürlich. Also, was interessiert Sie persönlich? Wilhelm, was hat Ihnen denn der getan? Warum stellen Sie den so dar? Wilhelm von Humboldt ist vielleicht wirklich die einzige Figur, mit der ich ziemlich aggressiv polemisch umgegangen bin. Ich denke, dass Alexander tatsächlich nach Südamerika ging, weil er so weit wie möglich von seiner Familie, und das war nach dem Tod der Mutter eben vor allem dieser fürchterliche Erzieherbruder, weg sein wollte. Die Tropen waren für ihn der Ort, wo sein Bruder nicht war. Nur, dass der Bruder dann natürlich sehr wohl vor Ort war, weil Humboldt jede Entdeckung sofort in Briefen an ihn festhielt, weil er also gewissermaßen die ganze Reise für den Bruder und vor dessen Augen machte. Die Humboldt-Forschungsstelle der Brandenburgischen Akademie hat sich sehr bei mir beschwert, weil sie fast wöchentlich Anrufe von Leuten bekommt, die wissen möchten, ob der kleine Wilhelm wirklich versucht hat, den kleinen Alexander umzubringen. Ich finde ja, sie könnte sich darüber freuen. Wann hat schon die Humboldt-Forschungsstelle zuletzt so interessante Anfragen bekommen? Tatsache ist jedenfalls, dass Wilhelm, wenn man seine Briefe genau liest, seltsam sadistische Züge offenbart. Ganz klar gesagt, er liebte es, wenn Leute sich ihm unterwarfen, auch und besonders Frauen. Und diesen Zug wohlanständiger Grausamkeit habe ich versucht, im Buch unauffällig zu verewigen. Ich denke, eine sadistische Grundveranlagung ist in jedem außer einem einzigen Fall Privatsache und nicht von größerem Interesse. Oder? Aber was weiß denn ich? Na nun, fragen Sie mich schon, welches der eine Fall ist. Bitte sehr. Welches ist der eine Fall, in dem das keine Privatsache mehr ist? Der Erfinder des deutschen Schulsystems. Ein schönes Schlusswort. Das sagt man doch, wenn man dem anderen bedeuten will, dass es jetzt genug ist, nicht wahr? Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Imre Kertész, 80. An Geburtstagen erscheint das Leben folgerichtig. Es sieht dann aus wie eine Geschichte, die ein guter Erzähler erdacht hat und die keinen anderen Verlauf hätte nehmen können. Erreicht ein Mensch hohes Alter, ist berühmt, ein großer Künstler und ausgezeichnet mit dem ehrwürdigsten Preis, den das Abendland vergibt, so können wir kaum anders, als uns darin bestärkt zu sehen, dass die Dinge im Menschenleben schon ihre Ordnung haben und dass man letztendlich bekommt, was man verdient. Es machen sich jedem gewisse Vorgänge bemerklich, schreibt Arthur Schopenhauer, welche einerseits vermöge ihrer besonderen und großen Zweckmäßigkeit für ihn den Stempel einer moralischen oder inneren Notwendigkeit, andererseits jedoch den der äußeren gänzlichen Zufälligkeit deutlich ausgeprägt an sich tragen. Das öftere Vorkommen derselben führt allmählich zu der Ansicht, die oft zur Überzeugung wird, dass der Lebenslauf des Einzelnen, so verworren er auch scheinen mag, ein in sich übereinstimmendes, bestimmte Tendenz und belehrenden Sinn habendes Ganzes sei, so gut wie das durchdachteste Epos. Das steht in der Abhandlung über die anscheinende Absichtlichkeit im Leben des Einzelnen, und wer wollte dem Philosophen an einem Tag wie diesem zumal widersprechen? Einer, der es wohl tun würde, ist der Erzähler von Kaddisch für ein ungeborenes Kind. Er liest jene Abhandlung Schopenhauers in einem von 4 dicken schwarzen Bänden, die jeglicher Zensur, Bücherverbrennung, Einstampfung, jeglichem Buchauschwitz getrotzt haben. Wenn so unvermittelt und ohne Erklärung ein Titel genannt wird, dann hat es mit diesem wohl eine besondere Bewandtnis. Wir könnten, erklärt Schopenhauer in seinem grandiosen metaphysischen Capriccio, gar nicht anders als in unserem Leben Absicht und Notwendigkeit zu finden. Wir schrieben unsere Lebensgeschichte selbst, nicht als Handelnde, sondern als Träumer eines großen Traums. Und sogar unser Unglück sei im dramaturgischen Sinn notwendig. Und wie jene Schopenhauer-Bände in Kaddisch, allen Katastrophen und jedem Buch Auschwitz zum Trotz doch überdauert haben, so scheint auch der alte Schicksalsbegriff, den Schopenhauer noch einmal, frei aller religiösen Tradition belebt, jede Widerlegung durch das 20. Jahrhundert überstanden zu haben. Denn wir denken ja immer noch nur zu gern, es hätte eine Bewandtnis mit uns, und natürlich bestärkt der Geburtstag eines Künstlers, den wir verehren und dessen Leben zu Erfolg und Ruhm geführt hat, uns in dieser fast unvermeidlichen Überzeugung. Es sei denn, dieser Künstler heißt Imre Kertész. Lässt nicht sein ganzes Werk sich als Widerspruch zu Schopenhauers Abhandlung lesen? Nicht umsonst trägt sein berühmtester Roman das Wort »Schicksallos« im Titel. Nicht umsonst bildet dieser gemeinsam mit Kadisch und Fiasko eine Trilogie der Schicksallosigkeit. Jedes einzelne von Imre Kertész Büchern stellt radikal die Frage, ob wir nach dem, was geschehen ist, noch ein Schicksal haben. Ja, inwiefern wir überhaupt noch das Recht in Anspruch nehmen können, zu behaupten, unser Leben sei eine Geschichte und habe narrativen Sinn. Wie seltsam, eine Geburtstagsrede zu halten und nicht um das Wort Auschwitz herumzukommen. Aber wer von Imre Kertész spricht und nicht nur den Menschen meint, dessen Weisheit, Humor und Anstand wir bewundern, sondern auch den Schriftsteller, dessen Auftreten, zunächst so unbemerkt, später umso nachhaltiger wirkend, ein Ereignis der europäischen Kulturgeschichte ist, der muss auch davon reden. Kertész hat uns zu verstehen gelehrt, dass das Skandalon von Auschwitz sich nicht in der bestialisch industrialisierten Gewalt erschöpft, die einer Gruppe von Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt angetan wurde, sondern dass das, was dort vorging, uns alle für immer zu Verlorenen macht. Wer nunmehr noch für sich ein Schicksal in Anspruch nimmt, der schreibt auch den ermordeten Millionen eines zu. Wer sagt, sein Leben bewege sich auf ein notwendiges Ziel zu, der impliziert, auch die Leben der Getöteten hätten ein solches gehabt, das unter diesen Umständen eben nur die Gaskammer sein konnte. Wer dem eigenen Dasein innere Logik zuschreibt, der weist sie auch dem Dasein der Ermordeten zu. Und weil diese Implikation ungeheuerlich ist, unanständig, absurd und moralisch nicht akzeptabel, haben auch wir, jeder Einzelne von uns, mit den als Rauch in die Luft gestiegenen unsere Bestimmung verloren. Auschwitz sei, so hat Kertész mehrmals geschrieben, das Schwerwiegendste, das der abendländischen Kultur seit dem Kreuz zugestoßen sei. Das traumatischste Ereignis in der westlichen Zivilisation, das man vielleicht einmal als den Beginn einer neuen Zeitrechnung betrachten wird. Das ist nicht die Forderung nach Aufarbeitung, nach Erinnerungs- oder Trauerarbeit oder ähnlichem Kitsch. Es ist das Gegenteil, eine schlichte Feststellung. Und hyperbolisch scheint sie nur dem, der das Gewicht des Vorgefallenen unter Verwendung handlicher Betroffenheitsphrasen ignoriert. Ich hatte, so der Erzähler von Fiasko, das einfache Geheimnis der mir gegebenen Welt begriffen, überall und jederzeit erschießbar zu sein. Wer ein Schicksal hat, kann nicht überall und jederzeit getötet werden. Eine nicht für ihn bestimmte Kugel wird ihn nicht treffen. Das ihm von der Weltordnung zugedachte Lebensalter wird er erreichen, gleich wie viele Stacheldrahtzäune ihm den Weg versperren. Umgekehrt aber sind wir in einem Kosmos, in dem wir jederzeit wirklich ermordbar sind, dem Zufall ganz ausgeliefert. Und ob wir alt werden und glücklich oder schon auf den ersten Metern scheitern, kann niemand voraussagen. Es ist beides gleichermaßen möglich. Ich würde mich mit allem abfinden, sagt spöttisch der Erzähler von Fiasko. Mit der Konstellation der Sterne bei meiner Geburt, dem alles entscheidenden Code meiner DNS-Moleküle, dem Geheimnis meiner rätselhaften Blutgruppe, mit allem, sage ich, wozu ich zustimmend nicken oder womit ich mich in Ermangelung einer anderen Wahl zufrieden geben könnte. So musste es kommen. Dazu war ich bestimmt. Als wüsste ich nicht, dass wir zu nichts bestimmt sind, aber dass wir, wenn es uns gelingt, lange genug am Leben zu bleiben, es nicht vermeiden können, zu irgendetwas zu werden. Zum Beispiel zum Schriftsteller. Was für ein Paradox! Ein Mann überlebte, aber er hätte auch nicht überleben können. Er widerstand der Lähmung durch die kommunistische Diktatur, er hätte ihr aber auch unterliegen können. Er schuf sein großes Werk, aber dieses hätte genauso gut ungeschaffen bleiben können, und obgleich er zu guter Letzt verdientermaßen weltberühmt wurde, könnte er genauso gut unverdient vergessen sein. Ein kaum erträglicher Gedanke, aber Imre Kertész selbst hat uns beigebracht, ihn zu denken. Doch auch wenn wir einräumen, dass es kein Schicksal gibt, keine Bestimmung und nicht einmal den Ansatz einer gerechten Fügung, so dürfen wir es doch ein Glück nennen, dass das blindwütige Walten der Umstände einen Berichterstatter, Künstler und Denker verschonte, der fähig war, das Jahrhundert der Schrecken zu erfassen, zu deuten und schreibend nachzuerfinden. Und um wie viel leichter wird alles, um wie viel heller und erfreulicher, sobald man von Imre Kertész, dem Erfinder und Gestalter, spricht. Seine Leistung besteht ja genau darin, dass er es unternahm, sich den eigenen Erinnerungen als Künstler zu stellen. Im schöpferischen Gelingen, wie dunkel der Stoff auch sein mag, liegt stets ein Element der Erhellung, ja der Durchheiterung. So viel ist gesagt worden über den eigentümlichen Unschuldston im Roman eines Schicksallosen, über das schöne Konzentrationslager, über Kertész Wagnis, das Ungeheure so darzustellen, als wäre es alltäglich. Aber man muss auch von den kunstvoll aufeinander geschichteten Fiktionsebenen von Fiasko sprechen, einem Roman, in dem das Erzählen ganz aufgehoben scheint in der Reflexion und in dem zugleich die Reflexion ganz aufgeht im Parlando des Erzählens. Man muss davon sprechen, wie Imre Kertész in »Die englische Flagge« auf nur ein paar Seiten eine Zeit des Umbruchs lebendig werden, wie er eine Freiheitsmöglichkeit sich andeuten und in wenigen Sätzen und einer einzigen Handgeste aus dem Fenster eines davonfahrenden Autos wieder verloren gehen lässt, so dass für den eiligen Leser gar nichts geschehen ist, während der Aufmerksame eine Tragödie erkennt. Und da ist natürlich das atemberaubende Verwirrspiel um einen Überlebenden, der das einmal Geschriebene zurücknehmen möchte, als wäre dies möglich, der keinen Nachlass hinterlassen will, als wäre sein wahrer Nachlass nicht jener Roman, den wir in Händen halten, Liquidation. Ein Netz der Spiegelungen und Bezüge verbindet die Bücher zur Einheit. Roman eines Schicksallosen oder Was geschah? Kaddisch für ein ungeborenes Kind oder was es heißt, überlebt zu haben? Fiasko oder wie darüber schreiben? Liquidation oder was wird, wenn die Zeugen gestorben sind? Daneben die zwei Reflexionswerke Galeerentagebuch und Dossier K., eine Selbstbefragung im platonischen Gespräch, das eine, das andere ein blitzendes Wunderwerk der Aphorismen und der Illusionslosigkeit. Und dazu alles andere in Nuze enthaltend, der Spurensucher, eine der wenigen perfekten Novellen des 20. Jahrhunderts, ein Buch über die Lager, in dem nie das Wort Lager fällt, über die Erinnerung und die Schwierigkeit, sich der eigenen Vergangenheit zu nähern, über die Unmöglichkeit, mit dem Geschehenen zu leben und die Unmöglichkeit zu leben, als wäre nichts geschehen. Eine Novelle auch über Kertész eigenes paradoxes Schreibunterfangen, ein Kunstwerk so vollkommen, dass man sich ihm kaum als Deuter zu nähern wagt. Der Autor dieser Bücher ist nicht weniger Artist als Nabokov, Borges oder Beckett, und wie sehr er es ist, zeigt schon der schlichte Umstand, dass die einfache Frage, ob sie nun eigentlich autobiografisch seien oder nicht, sich kaum beantworten lässt. Der Lebensstoff, aus dem sie hervorgingen, ist ganz in ihnen enthalten und zugleich transformiert. Um ihn schreiben zu können, heißt es in Fiasko, musste ich meinen Roman als das betrachten, was im Allgemeinen jeder Roman ist, als ein aus abstrakten Zeichen bestehendes Gebilde, als Kunstgegenstand. Ohne dass ich es bemerkt hätte, hatte ich angesetzt und einen großen Sprung gemacht und war mit einem einzigen Satz vom Persönlichen im Objektiven, im Allgemeinen gelandet. Nun aber blickte ich mich verdutzt um. Doch es ist daran gar nichts Verwunderliches. Heute weiß ich, dass ich, als ich anfing, an dem Roman zu schreiben, den Sprung bereits hinter mir hatte. Ein Gesamtwerk also, das immer auch sein eigenes Werden erzählt. ja dessen Entstehen eines der eigenen Hauptthemen ist, ohne dass es dabei an Welthaltigkeit verlöre. Denn auch das Schreiben übers kaum Beschreibbare ist etwas, wovon sich zu berichten lohnt. Und auch das literarische Dasein in der Diktatur verlangt, erzählt zu werden. Das literarische Dasein. Werde ich am Ende vielleicht noch eine literarische Existenz? Heißt es im Galeerentagebuch. Schriftsteller und Übersetzer. Dieses Auflachen müsste eigentlich alle, die die prekäre Daseinsform des Homme de Lettres gewählt haben, erschauern machen. Im Nachwort zum Spurensucher steht: Vom ersten Augenblick an, da ich zu schreiben begann, bin ich mir über die Nichtigkeit meines Tuns im Klaren gewesen. Dann aber die unerwartete Wendung. Ich könnte auch sagen, die Nichtigkeit des Schreibens hat mich zum Schreiben gebracht. Wie soll man das verstehen? Vielleicht so, dass der Schriftsteller sich üblicherweise zu seiner Betätigung geboren und bestimmt glaubt, dass ihm nur aus dieser Überzeugung die Entschlossenheit erwächst, gegen alle Widerstände einer desinteressierten Welt seinem Vorhaben nachzugehen. Für einen aber, der an Bestimmung nicht glauben kann, muss die eigene Hartnäckigkeit wie etwas Absurdes aussehen, wie ein Witz und eine Albernheit. Romane zu schreiben über die Vernichtungslager, sich mittels einer literarischen Gattung, die noch vor 2 Jahrhunderten als der Inbegriff leichter Unterhaltung galt, dem Finstersten zu nähern, das kann einem, der solch gesteigerten Sinn hat für das Aberwitzige, im höchsten Maß absurd erscheinen. Und absurd war es auch. Und absurd bleibt es. Aber es ist gelungen. Und heraus kam ein Werk, das nicht untergehen wird, solange Menschen Bücher lesen. Imre Kertész zeigt uns, dass es sich in einer Welt ohne Schicksal tatsächlich leben lässt. Man darf sich nach wie vor an der Musik freuen, und er tut es ja auch. Die Dichtung ist nicht überflüssig geworden, ganz im Gegenteil. Geburtstage dürfen weiterhin gefeiert werden, und Liebe ist nach wie vor das wirksamste Gegengift gegen die Verzweiflung. Immer noch hat es Sinn, das Leben zu gestalten, als hätte es Sinn. »Ich werde mein nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen«, sagte Held am Ende von »Roman eines Schicksallosen«. »Es gibt keine Absurdität, die man nicht ganz natürlich leben würde, und auf meinem Weg, das weiß ich schon jetzt, lauert wie eine unvermeidliche Falle das Glück auf mich.« So kam es auch, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Wer hätte ahnen können, wohin dieses nicht fortsetzbare Dasein noch führen? Wer wissen, mit welcher Kraft die Falle des Glücks zuschnappen würde? Dankbar dürfen wir dafür nicht sein, denn da ist weder eine Vorsehung noch ein Gott, denen wir zu danken hätten. Da ist kein anderer als Imre Kertész selbst. Aber freuen dürfen wir uns, dass er als Mensch und Künstler unter uns weilt. Und hören die herrlichste Musik. Kleistpreis Laudatio auf Max Gold. Das wird eine langweilige Rede. Nein, keine Koketterie, ich bitte Sie, diese Ankündigung ernst zu nehmen. Was bleibt mir auch anderes übrig? Soll ich versuchen, witzig zu sein in Anwesenheit von Max Gold? Soll ich Sie mit eigenen Pointen traktieren, während Sie mit höflichem Lächeln darauf warten, dass ich endlich das Podium freigebe und ihn herauflasse? Bieten könnte ich natürlich eine Ansprache voller Zitate, die originellsten, klügsten und komischsten Stellen aus dem Goldschen Werk, locker verbunden durch einigermaßen elegante Überleitungen. Das würde ich schon hinkriegen. Sofort herrschte Heiterkeit, man wäre gespannt, man hinge an meinen Lippen, das haben Goldsätze so an sich. Aber Gold zu loben, nicht ihn zu bestehlen, bin ich hier, und darum sehen Sie mich wild entschlossen zu Ernst und Analyse. Schiller wird zitiert und Petronius wird erwähnt werden, von Thomas Mann und Lawrence Stern, von Karl Kraus und P.G. Woodhouse wird die Rede sein, und auf dem Heimweg werden Sie sagen, ein bisschen langweilig war's und mein Gott, all die Namen, aber er hat sich immerhin Mühe gegeben. Auch vom Lachen werde ich sprechen müssen. Ich weiß, das ist heikel, und ich wage es kaum, jetzt in Max Golds Richtung zu blicken. Er hört dieses Wort gar nicht gern. Es macht ihn ärgerlich, wenn man ihn einen Humoristen nennt. Und er hat ja auch recht. Zu oft gilt der Umstand, dass etwas Lachen macht, als Indiz für eine gewisse Mittellage des ästhetischen Wertes. Große Kunst, so nehmen nicht ganz urteilsfeste Menschen an, solle trist sein, bedächtig, schwerfällig, und man müsse ihr noch Mühe, Last und Qual der Produktion anmerken. Am besten solle ihr Autor noch wortreich beklagen, dass er gar nicht imstande sei, die Wirklichkeit in Worte zu fassen. Max Gold aber ist dazu imstande. Muss man ihm das zum Vorwurf machen? Gelächter, hat er einmal gesagt, sei das am leichtesten zu erzeugende Geräusch. Und das stimmt natürlich, aber nur für ihn. Zu erwähnen, dass man bei der Lektüre seiner Bücher so lange und laut lachen kann, dass ausdrücklich davon abzuraten ist, diese im öffentlichen Raum zu unternehmen, kann im Land der traurigen Dichter schon als Abwertung verstanden werden. Und nichts wäre gegenüber diesen Wunderwerken an Subtilität, diesen Spiegelkabinetten von Eleganz, Klugheit und fein dosiertem Wahnsinn verfehlter. Inzwischen hat sich immerhin herumgesprochen, dass es sich bei Gold um einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart handelt. Doch ganz dreist möchte ich hinzufügen, dass er darüber hinaus der vielleicht witzigste ist, der je in dieser Sprache geschrieben hat. Ich weiß, Superlative fordern Widerspruch heraus, aber versuchen Sie es nur. Viele andere Namen werden Sie mir nicht nennen können. Und auch im größeren Zusammenhang fällt mir außer dem exzentrischen Genie P.G. Woodhouse keiner ein, der sich an komischer Kraft mit ihm vergleichen lässt. Gold und Woodhouse haben gemeinsam, dass es bei ihnen keine oberflächlichen Scherze gibt, dass es die Sprache selbst ist, aus deren Tiefen die Komik aufsteigt, und dass sie aus diesem Grund auch beide kaum übersetzbar sind. Aber während Woodhouse inhaltlich durch streng konventionelle Romane keine Rätsel aufgeben, stellt einen der Versuch, das Werk Max Golds zu analysieren, vor echte Probleme. Will man sich seinen Texten wirklich stellen, die man übrigens ebenso wenig Kolumnen nennen sollte wie jene von Karl Kraus' Zeitungsartikel, ja, will man erklären, was sie ausmacht und wie sie funktionieren, so kommt man rasch ins Stottern. Denn Golds Literatur ist emphatisch nicht narrativ. Da bewegen sich keine Charaktere, sondern Gedanken. Es gibt keine Handlung und meist sind da keine anderen Hauptdarsteller als die deutsche Sprache und die frei flottierende Aufmerksamkeit des Autors. Es liegt nahe, dies ein Prinzip der Abschweifungen im Sternschen Sinn zu nennen, aber das stimmt nicht recht. Abschweifen kann man nur von einem Hauptthema, zu dem man sich zurückzukehren vornimmt. Und bei Gold liegt von vornherein weder dies Thema noch auch ein Plan zur Rückkehr vor. Journalisten nennen ihn gerne einen, verzeihen Sie, Herr Gold, aber das Wort muss fallen, Alltagsbeobachter. Und diese Formulierung verrät in ihrer Hilflosigkeit doch viel über sein literarisches Projekt. Beobachter, das soll heißen, dass er genau hinsieht auf Dinge, die wir auch sehen könnten, wenn wir nur ein wenig aufmerksamer wären, etwas klüger, ein bisschen begabter, das Seltsame und im eigentlichen Wortsinn Bemerkenswerte zu erkennen, das uns umgibt. Aber wie er eben kein Abschweifer ist, sondern ein Vertreter denkender Offenheit, so ist er auch kein Beobachter. Denn das Bestimmende an ihm ist seine Unzudringlichkeit. Er späht Dingen und Leuten nicht nach, er ermächtigt sich ihrer nicht. Er ist bloß wie zufällig in der Nähe und nimmt wahr. Er geht, wie sein eigener Buchtitel es formuliert, seitlich vorbei. Und Alltag, das bedeutet nur, dass sein Thema alles, dass bei ihm nichts von vornherein ausgeschlossen ist. Nichts ist zu nebensächlich und klein, aber auch nichts zu groß, um Inhalt seiner milden Aufmerksamkeit, Gegenstand seiner scharfen Intelligenz zu werden. Apropos Intelligenz, Max Golds Texte haben die fürs literarische Gelingen keinesfalls notwendige, aber für das Dasein des Lesers sehr hilfreiche Eigenschaft, dass seine Urteile in praktisch allen Fällen stimmen. Seinetwegen achte ich streng darauf, niemals zu früh am Ort einer Einladung zu erscheinen. Seinetwegen denke ich gar nicht daran, mich bei Vorstellungen welcher Art immer in die erste Reihe zu setzen. Und seinetwegen würde ich Mitarbeitern der Bild-Zeitung nur die Hand geben, wenn ich es gar nicht vermeiden kann. Und ich weiß, dass es vielen so geht. Wie sein Satiriker-Vorfahr Petronius ist Gold ein Arbiter elegantiarum des zeitgenössischen Lebens. Scheinbar Ästhet, letztlich aber der unaufdringlichste Moralist, der sich und uns die zahlreichen ethischen Minimalentscheidungen bewusst macht, an denen entlang wir uns zwar nicht durch unseren Alltag, aber durch alle unsere Tage hangeln und für die wir blind waren, bevor sein Blick darauf fiel. Das soll aber nun alles nicht zu seriös klingen. Man tut Gold Unrecht. Man verkleinert seine Leistung, wenn man übergeht, welcher Mut zum Irrsinn und zur Absurdität sich hinter der Ruhe seiner Prosa verbirgt. Wer die perfekte Syntax seiner Sätze liest, wird nicht durch Zufall oft an Thomas Mann erinnert. Und tatsächlich ist das einer der wenigen Autoren, zu deren Einfluss sich Gold bekennt. Bei Gold wie bei Mann entsteht der Witz aus selbstbewusstem Manierismus, aus einer ironischen Überinstrumentierung des sprachlichen Materials. Aber bei Gold wird dieses Material konfrontiert mit seinem Gegenteil, dem Sprachmüll der Medien, allen Registern der Umgangssprache, der starren Knappheit der Bildergeschichte. Die Comics. Ausdrücklich soll hervorgehoben sein, dass er den Preis auch für sie bekommt und dass ein Teil der Würdigung seinem Comic-Duo-Partner Stefan Katz gebührt. Die Comics sind ein zentraler Teil seines Werkes, und hätte er nichts geschaffen als sie, der Kleistpreis stände ihm immer noch zu. Golds Zugriff adelt auch hier das scheinbar Unseriöse, und aus der Energie populärer Formen gewinnt seine Kunst eine Kraft und Originalität, wie sie aus den Seminarräumen der Universitäten nie hätte kommen können. Jetzt doch ausnahmsweise ein Zitat. »Schneid mich aus dem Leib der Erde, schneid mich raus und wirf mich weit. Wirf, auf dass ich ewig falle. Fallende, so heißt es doch, haben alle Zeit auf Erden und hören die herrlichste Musik.« Ein Songtext aus Golds Musikerzeit. Aber wer könnte leugnen, dass es sich um große Lyrik handelt? Dass er nicht in einem Gedichtband veröffentlicht wurde, sondern auf einer Langspielplatte, begleitet von Gerd Pasemanns erstaunlich wenig gealtertem Riff, ist nur eine weitere Stärke dieses Autors, dem so einschüchternd wenig von der wohlfeilen Verquältheit deutscher Gegenwartsliteratur anhaftet, dass es viel zu lange gedauert hat, bis offensichtlich wurde, dass er nicht nur zu ihr gehört, sondern geradewegs an ihre Spitze. Humor, wenn sein Resultat Kunst sein soll, lebt von plötzlicher Erhellung, von einer blitzartig sichtbar werdenden Inkongruenz zwischen der chaotischen Welt und jenem Begriff, auf den die Vernunft sie zu bringen unternimmt. Der ordnende Verstand funktioniert und versagt im selben Moment. Nichts ist lustig ohne ein noch so kurzes Aufflackern echter Erkenntnis. In einer perfekten Welt gäbe es nichts zu bemängeln, aber auch nichts zu lachen. Doch auch wer sich mitreißen lässt von Ärger oder Trauer, verliert das Potenzial zum Witz. Der Humorist braucht einen klaren Blick, noch mehr aber braucht er Gelassenheit. Friedrich Schiller unterscheidet zwei Arten der Satire, die strafende und die lachende, also jene, die die Unvollkommenheit des Wirklichen mit Zorn und jene, die sie mit Lächeln wahrnimmt, und nur die zweite ist im wahren und erfüllenden Sinne lustig. Die strafende Satire erlangt poetische Freiheit, indem sie ins Erhabene übergeht, die lachende Satire erhält poetischen Gehalt, indem sie ihren Gegenstand mit Schönheit behandelt. Man muss nicht lange überlegen, zu welcher Kategorie Gold gehört, und in diesem Sinn, nicht in jenem der Fernsehblödler und schreibenden Witzbolde, kann und darf man ihn einen Satiriker nennen. Auch bei ihm geht es um die Kluft zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein sollte, aber Gold selbst steht vor dem Abgrund mit gelassener Ruhe. Das Wesen der lachenden Satire und damit ihres Schöpfers ist es laut Schiller, frei von Leidenschaft zu sein, immer klar, immer ruhig um sich und in sich zu schauen, überall mehr Zufall als Schicksal zu finden und mehr über Ungereimtheit zu lachen, als über Bosheit zu zürnen oder zu weinen. Erkennen wir ihn hierin nicht sofort? Und auch die Vermischung von literarischem und menschlichem Urteil, die zu vermeiden wir unaufhörlich in den Germanistikseminaren beschworen wurden, drängt sich wieder einmal auf. Über Ungereimtheiten lachen, das ist nicht nur ein literarisches, es ist ein Lebensziel. Klug und klar durch die Welt gehen, aufmerksam und ohne Groll, begleitet von hellem Witz und einer Intelligenz, die kein Vorurteil duldet und keine Phrase. Wer es so weit gebracht hat, der hat es sehr weit gebracht, und wer es noch nicht so weit gebracht hat, muss sich weiter strebend bemühen und tut nicht schlecht daran, währenddessen Max Gold zu lesen. Kleist und die Sehnsucht, kein Selbst zu sein. Romantik, das ist nicht einfach die Liebe zu Natur, Mittelalter und Gespenstergeschichten, sondern die Entdeckung all dessen in der Kunst, während man gleichzeitig weiß, dass es im Leben verloren ist. Die vielleicht letzte Strömung, die die Bedeutung des Wortes Mensch für immer veränderte, ging von einer Gruppe junger Leute aus, denen es Unbehagen bereitete, dass sie zu viel Intellekt hatten, um der Natur nahe zu sein, dass der naive Glaube ihnen ferner war als jeder Ort der Erde und dass die wohligen Schauer, die ihnen die Erzählungen von offenen Gräbern und lebenden Toten über den Rücken jagten, einzig und allein daher rührten, dass sie nicht mehr damit rechneten, solchen Phänomenen zu begegnen. Das moderne Bewusstsein, das eben noch so weimarisch prunkvoll seine Souveränität gefeiert hatte, betrachtete sich selbst, und der Anblick machte es unglücklich. Dieses Unglück ist noch das unsere. Die große Wasserscheide, wie Ernst Gombrich die Romantik nannte, prägt auch uns noch so sehr, dass alles, was vorher kam, ein wenig fremd erscheint. Könnten wir Lessing, Goethe und Schiller treffen, so wäre für beide Seiten ein Bemühen nötig, um sich zu verständigen, ganz so, als würden Bürger ferner Länder miteinander reden, von denen jeder die Sprache des anderen zwar beherrscht, sie aber doch in die eigene übertragen muss, bevor er antworten kann. So empfanden sie es schon damals. Ob es nun der junge Mann aus Düsseldorf war, der darunter litt, dass seine kritische Intelligenz es ihm unmöglich machte, die wundersamen, gewaltigen Melodeien der Flussgeister oder den Sonnenuntergang, der am Meer die Fräulein rührt, anders als mit Ironie zu beschwören, oder der Absolvent des Tübinger Stifts, der die Antike so sehr liebte, dass er über sein Los, Zeitgenosse der Druckerpressen zu sein, den Verstand verlor. Oder jener Lord, dem die Untätigkeit des Schreibenden so unerträglich wurde, dass er in den nächstbesten Befreiungskrieg eilte und vor dem ersten Kampf am Fieber starb. Zwischen ihnen und den Klassikern lagen nur wenige Jahre und eine unüberbrückbare Fremdheit. Am stärksten aber ist sie fühlbar im Fall des von Goethe gründlich missverstandenen ehemaligen Kindersoldaten, der Spannung zwischen Gesetz und Leichtigkeit, zwischen den dunklen Antrieben der Seele und den Forderungen der Vernunft nicht wenige der gelungensten Werke unserer Sprache abgewann. Nicht um die Antike ging es Heinrich von Kleist, auch nicht um die Natur, deren Blütenschönheit in seinem Werk kaum eine Rolle spielt, sondern ums Gesetz. Viel ist geschrieben worden über die Krise, die ihn angeblich bei der Lektüre Kants erfasste, aber die Wahrheit ist womöglich einfacher und komplizierter zugleich. Kleist und Kant stammten aus derselben preußischen Welt. Die Idee, dass die Vernunft mit stärkerer Stimme als jeder Offizier Forderungen stellt, sie war Kleist vertraut, nicht durch Kant, sondern wie diesem, aus gleicher Quelle und gleichem Erleben. Nicht umsonst empfahl Ernst Bloch seinen Studenten, Kleist zu lesen, um sich an Kant zu gewöhnen. Schließlich schrieben sie beide die gleichen, schier endlos langen, federnd kraftvollen, von immer neuen Einschüben gedehnten Sätze, die ihre Herkunft aus der Sprache des Rechts nicht verleugnen. Dass der Mensch unausweichlichen Gesetzen unterworfen ist, gerade weil sie ihm kein Gott, kein König und keine Polizei vorschreibt, das ist ein Gedanke, über den man sich leicht lustig machen kann. Zwanghaft wirkt er heute, im Zeitalter der Psychotherapien, ziemlich albern. Allerlei Spott fordert er geradezu heraus. Und doch ist er einer der größten, die je gefasst wurden. Durch ihn erst wird die Moral zu etwas Unausweichlichem. Staat, König und Gott kann man sich widersetzen, doch wer dürfte sich selbst den Gehorsam versagen? Wer diesen Befehl verweigerte, und selbst wenn er dadurch eine Schlacht gewönne, er hätte sein Leben verwirkt. Unter solchem Gesetz wird jeder sein eigener Richter, einer, der über sich Recht spricht und den eigenen Kopf in die Schlinge judiziert. Kleist ist der Dichter dieses Zwangs. Er spürt stärker als irgendeiner die Schwere, mit der das Vernunftgesetz auf uns lastet. Zugleich aber ist da immer die paradoxe Sehnsucht nach einem Dasein, das ohne Gewicht sein soll, wie Wolken, Wind und Licht. Wer dieses Dasein befreit vom Panzer des Selbst führen könnte, Er wäre zu einer höheren Version seiner selbst geworden, zu einem olympischen Wesen gewissermaßen, das sich als Mensch bloß ausgibt und maskiert. Gezwungen, das Sittengesetz anzuwenden, werden wir zu etwas Albernem oder gar Schrecklichem, und ausgerechnet der größte Anstand birgt Monströses. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas. Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieses zugleich und enthält den gesamten Kleist. Die sublime Strenge des moralischen Gebots, wie auch das Schiefe, das tragisch Lächerliche, das dem Menschen, der Trieb und Schwäche bezwingt, nun einmal anhaftet. Denn was ist der rechtschaffene Kohlhaas anderes als ein zutiefst überzeugter Terrorist? Und er beeindruckt uns nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Jeder Terror aus Überzeugung, das wusste Kleist ebenso wie später Dostojewski oder Joseph Conrad, ist ein Anblick, der uns wider Willen in Bann schlägt. Auch jemand, der dem irrenden Gewissen folgt, bietet nach Kant ein erhabenes Schauspiel. Sogar in der Perversion seiner Handlungen zeigt sich, dass es ein Gewissen gibt, dessen Ruf man folgen kann. Zeigt sich, dass der Mensch nicht gebunden ist durch Hunger, Lust und Machtgier, sondern frei und imstande, sein Leben wegzuwerfen für nicht mehr als eine Überzeugung. Kohlhaas ist souverän und gefesselt zugleich. Er ist lächerlich und erhaben, schrecklich und ehrenwert. Ein kantischer Extremfall, ein Mörder im Namen der Sittlichkeit, der nicht ertragen kann, dass es in der Welt der Lebenden notgedrungen Wichtigeres gibt als Gerechtigkeit. Genau das aber akzeptiert Kohlhaas Gegenfigur, die Marquise von O., die, um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen, ihrem reuigen Vergewaltiger vergibt, ihn heiratet und von ihm sogar weitere Kinder empfängt. Denn das Leben kann ja nicht bloß besiegt, es muss auch gelebt werden, und wer sich ganz der Unbedingtheit überantwortet, wird zu einer Karikatur und büßt Anmut und Grazie ein, also jene Attribute der Leichtigkeit, denen Kleist in seiner wichtigsten Abhandlung nachforscht. Um Puppen geht es da, deren Tanz kein Mensch zu imitieren vermag, da sie ihren Schwerpunkt nicht in sich selber haben. Es geht um einen Bären, der so eins mit sich ist, dass er jeden Fechter parieren kann, um einen schönen Jüngling schließlich, dem unversehens eine Bewegung vollendeter Anmut gelingt, der jedoch, darauf angesprochen, vor lauter Selbstbeobachtung verkommt und verfällt. Es geht um das Bewusstsein und dessen Abwesenheit, um die Selbsthemmung durch Zögern und Reflexion. Kaum habt ihr den Stein angeschlagen, da fliegt auch schon der Funke. Das ist nun nicht von Kleist, sondern aus der klassischen Lehrschrift des japanischen Schwertmeisters Taku An, die Kleist wohl mit Faszination gelesen hätte. Da der Funke erscheint, sobald er den Stein anschlagt, gibt es hier keinen Zwischenraum, keinen noch so kleinen Spalt. Es wäre falsch, dies einfach als Schnelligkeit zu verstehen. Hier wird vielmehr unterstrichen, dass der Geist nicht von Dingen festgehalten werden darf. Sogar bei der Schnelligkeit kommt es darauf an, dass der Geist sich nicht bei ihr aufhält. Wenn der Geist anhält, so wird er vom Gegner gepackt. Fasst der Geist den Gedanken, schnell zu sein, so wird er, mag er noch so schnell sein, von seiner eigenen Überlegung gefesselt. Nicht gefesselt sein von Überlegung und vom Blick auf sich. In diesem Zustand verharrt der dressierte Bär. In ihn soll der Kämpfer eintreten, aber auch, davon redet Kleist in einer anderen Schrift, der Redner, der seinen Gedanken am wirksamsten erst im Akt des Sprechens ausformt, denn nur so ist er nicht in sich gespalten, sondern ganz bei sich. Die Sprache ist alsdann keine Fessel, etwa ein Hemmschuh an dem Rade des Geistes, sondern wie ein zweites mit ihm parallel fortlaufendes Rad an seiner Achse. Treffsicherheit im Kampf, Anmut in der Haltung und Spontaneität in der Eloquenz, das alles erreicht der, dem sein Ich nicht dazwischenkommt, den kein Selbstbewusstsein, keine Apperzeption mehr innehalten lässt zwischen Gedanke und Tat. Wird hier noch Ästhetik verhandelt oder geht es schon um Erlösung? So findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein, so dass sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, das heißt in dem Gliedermann oder in dem Gott. Gliedermann oder Gott, das Bewusstseinslose also und das vollendete Bewusstsein. Und dazwischen? Wir. Umfasst vom Gesetz, steif unseren Plänen nachhumpelnd, hölzern, unfrei und selbst peinlich und ein Ärgernis. Dieser schreibende Militär, aufgezogen in unmenschlicher Strenge, über dessen Kopf so schwer die Missbilligung seiner Familie hing, der keinen Vorsatz fassen konnte, ohne ihn einen ehernen Lebensplan zu nennen, der seiner Verlobten statt von Leidenschaft von sittlichen Denkaufgaben sprach, und der mit jedem Briefpartner seine Persönlichkeit zu wechseln schien, als hätte er keine eigene, wie sehnte er sich nach Leichtigkeit, wie sehr durchzieht die Sehnsucht, keiner zu sein und alles bei ihm Drama für Drama, Novelle für Novelle, Brief für Brief. »Simply the thing I am shall make me live«, sagt Shakespeares Soldat Parol, der so tief gedemütigt wurde, dass er sich selbst nicht mehr erkennt. Diese Worte könnte auch Susias sagen, der Diener Amphitryons, wenn Merkur ihm in seiner Gestalt gegenübertritt. Darauf besteht, er sei Susias und somit den, der das bisher war, herrisch aus der eigenen Persönlichkeit vertreibt. »Wir sind zwei Zwillingsbrüder«, schlägt Susias dem Doppelgänger vor. »Du bist der Ältere, ich bescheide mich. Du wirst in jedem Stück voran mir gehen. Den ersten nimmst du und die Ungeraden, den zweiten Löffel und die Geraden ich.« Und als der neue Susias nichts davon wissen will, »so dulde mich als deinen Schatten mindestens, der hintern Stuhl entlang fällt, wo du isst.« Aber Merkur schlägt auch diese Bitte in den Wind, und so tut Susias in herzzerreißender Bereitwilligkeit den letzten, überhaupt möglichen Schritt zurück. »Gut, gut, ich lege mich ins Grab.« Und als wäre selbst das Wort »ich« hier noch eine Zumutung, »ich sprach von mir nicht, ich sprach von einem alten Anverwandten, Susias, der hier sonst in Diensten stand und der die anderen Diener sonst zerbläute, bis eines Tags ein Kerl, der wie aus Wolken fiel, ihn aus dem Haus warf, just zur Essenszeit.« Dieses Haus ist nicht nur ein Gebäude, sondern er selbst. Es ist all das, was Susias einmal war. Zurückgestoßen aus seiner aufgeblasenen Selbstheit in die Leichtigkeit der Ichlosigkeit, bescheidet er sich damit zu atmen und zu sein. Solch eine Wandlung kann jedem passieren, sofern Druck und Schreck groß genug sind, sogar einem Kriegshelden, wenn er zufällig an seinem offenen Grab vorbeigeführt wurde. »Mag er mich meiner Ämter doch entsetzen«, ruft der Prinz von Homburg aus, »mit Kassation, wenn's das Gesetz so will, mich aus dem Heer entfernen. Gott des Himmels, seit ich mein Grab sah, will ich nichts als leben und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei.« Peinlich berührt sind die Umstehenden da, all die guten Preußen, aber welche Gewalt, dramatisch und existenziell, liegt in solcher Rückkehr in die Unmittelbarkeit. Der einst heldenhafte Feldherr hat sich ganz vom Gesetz gelöst, und wie Susias wird es ihm auf einmal genügen, ein Schatten zu sein. Simply the thing I am, Namen und ehrlos, nichts mehr außer dem Kern kreatürlichen Lebens in ihm. Natürlich, so endet seine Geschichte dann doch nicht. Kleist hat anderes mit dem jungen Soldaten vor, der ja noch alle Feinde Brandenburgs in den Staub werfen muss, und daher richtet seine Hoffnung sich auf die andere Möglichkeit, den Fluchtpunkt auf der anderen Seite des Bewusstseinsspektrums, die Wiedergewinnung einer neuen Unmittelbarkeit nicht gegen die Reflexion, sondern durch sie. Diese vernunftmystische Möglichkeit wird Gestalt im anderen Zwillingspaar der Götterkomödie, in Jupiter und Amphitryon nämlich, oder sollte man besser sagen, in Amphitryon dem Menschen und Amphitryon dem Gott? In der traditionellen Deutung von der Antike bis zu Molière handelt es sich hier um einen Gott, der Amphitryons Äußeres anlegt wie eine Verkleidung. Für Kleist muss der Reiz jedoch gerade darin gelegen haben, dass die scharfe Trennung zwischen den beiden bei genauem Hinsehen verschwimmt. Zunächst einmal, das wird ja mehrmals ausgesprochen, wohnt der schöpfende Gott allem Geschaffenen inne. Also ist er auf panentheistische Weise jeder Mensch und somit auch Amphitryon. Aber das ist nicht das letzte Wort. Kleists Jupiter, in solchem Changieren das wahre Pendant zu Goethes Mephisto, der ja der Teufel und dann wieder ein Teufel, lustiger Bajazzo und plötzlich Satan ist, erscheint von Szene zu Szene als ein anderer. Kleists Haltung zu ihm ist absichtsvoll ambivalent, und die Frage führt zu Andeutungen, die immer wieder eines umkreisen. Hier sind zwei, die doch einer sind. Zwei Fassungen von einem, oder richtiger, einer, der er selbst ist und einer, der er auch ist, aber in ungleich höherer, vollendeter Weise. Warum Alkmene nicht beim Wort nehmen, wenn sie, aufgefordert, sich zwischen beiden Ehemännern für den Richtigen zu entscheiden, für den Göttlichen votiert? Denn auch wir Zuschauer ziehen doch Amphitryon, den Gott, allemal Amphitryon, dem steifen, wohlanständigen Helden, vor. Aus der Perspektive des Molière'schen Lustspiels müsste man sagen, Alkmene ist auf Jupiters Kostüm hereingefallen. Aus der Perspektive der Kleist'schen Sehnsuchtsmetaphysik aber hat sie im tiefsten Sinne recht, wenn sie sich zwischen den beiden Versionen ihres Mannes für jene mit dem, wie es im Marionettentraktat heißt, unendlichen Bewusstsein entscheidet. Und Jupiter, in einer Passage von erhabenster Schlichtheit, widerspricht ihr halb und bestätigt sie doch zugleich, wenn er zum Feldherrn sagt, »Wohlan, du bist Amphitryon!« Und als dieser in tiefster Verwirrung fragt, wer aber denn nun er sei, entgegnet, »Amphitryon, ich glaubte, dass du's wüsstest.« Dann fügt er noch, wie zur Erklärung hinzu, »Amphitryon, du Tor, du zweifelst noch? Argatifontidas und Photidas, die Kadmusburg und Griechenland, das Licht, der Äther und das Flüssige, das, was da war, was ist und was sein wird.« Natürlich kann ein Gott so von sich sprechen, aber könnte es nicht auch ein Mensch, der den Fesseln des Selbst entkommen konnte und mit einem Mal, ganz wie es sich jeder Künstler wünschen muss, alles ist? Mithin, fragt der eine Gesprächspartner am Ende der Marionettentheaterschrift, müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? Worauf der andere halb bejaht und halb abwehrt, allerdings, das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt. Mit anderen Worten, kein lebender, kein moderner Mensch darf hoffen, diese Freiheit zu erreichen. Verzweifelte Kleist deswegen? Verzweifelte er überhaupt? Sein eigentümlich heiterer Selbstmord ist oft pathologisiert worden, doch wem steht es eigentlich zu, sich aufzuschwingen und auf solch einen Geist deutend hinabzusehen? Tatsache ist, dass man mutiger nicht und auch nicht fröhlicher seinen Abschied aus der gebrechlichen Einrichtung der Welt nehmen kann. Du wirst begreifen, dass meine ganze jauchzende Sorge nur sein kann, einen Abgrund tief genug zu finden, um mit ihr hinabzustürzen. Adieu noch einmal. Konnte die Dichtung gegen seinen Überdruss, ein Selbst zu sein, nichts mehr verrichten? Nein. Was immer uns einfällt dazu, wir begreifen es nicht und stehen fremd vor diesem Tod, vor diesem Menschen. Doch gerade das Oszillierende an ihm, das tänzerisch Ausweichende, das zugleich Anziehende und immer wieder Befremdliche, das ihn umso weiter entrückt, je näher man ihm kommt, wird ihn weiterhin, Generation für Generation, zum Zeitgenossen machen. Denn eine Epoche, der Kleist nichts mehr zu sagen hätte, müsste entweder dem unglücklichen Bewusstsein, dem Unbehagen an Entfremdung und Spaltung in die Erleuchtung entwachsen, oder aber zurückgefallen sein in die Barbarei einer nur mehr dem Konsum und der Unterhaltungskunst überantworteten Stumpfheit, die von Gesetz, Sehnsucht und Erlösung nichts mehr weiß. Seine eigentümlich helle Metaphysik, vielleicht ist sie auch ein Grund, ihn zu lesen und aufzuführen in einer Zeit, da in unserem Kulturkreis manchmal gemeint wird, dem Andrang eines fremden Glaubensfanatismus nichts weiter entgegensetzen zu können als die eigene, überwundene Religiosität. Aber die Alternativen sind nicht einfach Glaube oder Flachheit, Magie oder Entzauberung, Gebet oder Banalität. Kleist erinnert uns, die Aufklärung ist nicht seicht, die Vernunft nicht ohne Geheimnisse, und es gibt sehr wohl eine Mystik der Klarheit. Die Wahrheit ist, dass ihm auf Erden nicht zu helfen war. Die Wahrheit ist aber auch, ihm nicht und keinem von uns. Von dieser Hoffnungslosigkeit wusste er zu sprechen, in Sätzen so perfekt, in Bildern so vollkommen, dass sie uns heiter stimmen. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze, freilich. Freilich, die seine war sehr kurz. Sie dauert immer noch. Der Held ohne Motiv. Knut Hamsun. Hunger. Ein junger Mann, der vielleicht Andreas Tangen heißt, aber vielleicht auch nicht, schon lange bevor er sich diesen Namen zuschreibt, haben wir gelernt, ihm nichts zu glauben, streunt durch Christiania, hat kein Geld, hat nichts zu essen, versucht vergeblich Artikel zu schreiben, die ihm ein wenig Honorar einbringen sollen, gerät mit fremden Leuten in Streit, schwankt zwischen Stolz und Zerknirschung, zwischen Demut und Größenwahn, zwischen Momenten der Luzidität und blanken Wahnvorstellungen und verlässt zum Schluss geschlagen jene Stadt, von der er im ersten Satz schon gesagt hat, dass keiner sie verlasse, bevor er von ihr gezeichnet sei. Die hellen Fenster ihrer Häuser verschwinden hinter ihm in der Nacht. Sein künftiges Schicksal steht in den Sternen. Dem Roman Hunger geht alles ab, was am Ende des 19. Jahrhunderts in erzählender Prosa unverzichtbar schien. Der Held hat keine Vorgeschichte, wir erfahren nichts über seinen familiären Hintergrund und auch seine psychologische Verfasstheit bleibt rätselhaft. Zu Beginn scheint es, als wäre sein Geist durch den Hunger verwirrt, aber in den kurzen Phasen der Sattheit ist er nicht viel vernünftiger, denkt er nicht klarer, agiert er kaum stringenter. Ist also seine Geistestrübung ein Resultat der Armut, oder kommt seine Armut daher, dass er sich nicht zusammennehmen, klar denken und vernünftig handeln kann? Dass diese Frage nie geklärt wird, macht Hunger untauglich zum Sozialdrama. Keine Anklage gegen die Kälte der Verhältnisse, kein Aufruf zur Veränderung, wie bei den von Hamsun verachteten Autoren Henrik Ibsen oder Emile Zola. Alles sehen wir mit den Augen des verwirrten Helden. Und dennoch begreifen wir eigentlich nichts von ihm. Genau das ist die epochale Entdeckung dieses Romanciers. Motive sind verzichtbar. Es ist nicht nötig zu verstehen, warum Figuren sich so verhalten, wie sie es tun. Die Undurchsichtigkeit ihres Handelns macht sie auf seltsame Weise nicht weniger realistisch, sondern glaubhafter. Am Ende der Epoche von Gesellschaftsroman und Sozialdrama entdeckte der norwegische Autodidakt Hamsun im Rückgriff auf Dostojewski und Strindberg die produktive Kraft des Wahnsinns. Wenn der Held von Hunger sich auf eine Parkbank setzt und mit dem neben ihm sitzenden Blinden ein Gespräch beginnt, wenn er sich vor diesem aufspielt und sich als Mann der gehobenen Gesellschaft ausgibt, so ist das zwar wunderlich, aber noch nicht mysteriös. Auch wenn seine Erfindungen immer absurder werden, wenn er von seinem Zimmervermieter Happolati und dessen schönen Töchtern aus dem Orient schwadroniert, verstehen wir ihn noch einigermaßen. Und auch dafür, dass ihm der Blinde stets Recht gibt und nie widerspricht, können wir uns Ursachen ausmalen. Dummheit vielleicht, vielleicht bloß Gleichgültigkeit und Konfliktscheu. Wenn aber der Held just darüber, dass er mit seinen Lügen Erfolg hat, plötzlich in Zorn gerät und sein Gegenüber brüllend bezichtigt, ihm nicht zu glauben, so kommen wir einfach nicht mehr mit. Sein Verhalten hat die Grenzen des psychologisch Nachvollziehbaren überschritten. Aber wird das Buch dadurch unglaubhaft? Ganz im Gegenteil. Hamsun ist eine der stärksten Szenen des Romans gelungen. Und genau der Augenblick, in dem wir den Helden am wenigsten deuten können, wird uns unvergesslich. Eben darin liegt die unvergleichliche Wirkkraft dieses Romans und der zwei anderen frühen Meisterwerke Hamsuns, Pan und Mysterien. Motivisch zieht Hunger weithin sichtbare Kreise in der Weltliteratur. Kafkas Hungerkünstler stammt ebenso von ihm ab wie Beckets Murphy, dessen Schaukelstuhl geradewegs Hunger entliehen ist, oder sein Molloy, der sich ebenfalls beim Herumstreunen Kieselsteine in den Mund steckt. Viel wichtiger als solche Anspielungen ist aber die befreiende Explosion, die Hunger für die unterschiedlichsten Schriftsteller darstellte und deretwegen Hamsun für einige Jahrzehnte zum meistbewunderten Romancier der Welt wurde, Die Entdeckung, dass der Mensch komplexer ist und rätselhafter als die Aufklärer und die Kämpfer für eine bessere Welt es sich vorstellen können. »Ich träume von einer Literatur«, rief der junge Hamsun 1891 in einem Vortrag, »bei deren Menschen die Inkonsequenz buchstäblich ein Grundzug ist.« In Hunger braucht er zur kausalen Lizenz noch Erschöpfung und Unterernährung. In Pan und Mysterien werden seine Protagonisten ohne jede Erklärung, ohne jede naturalistische Begründung wahnsinnig sein. Sie widersprechen sich selbst, handeln ohne Grund, haben kein festes Ziel und finden keine Klarheit. Und merkwürdigerweise faszinieren sie uns gerade deshalb, und wir folgen gebannt ihren verschlungenen Wegen, für die das Wort Schicksal unpassend scheint. In der Welt Hamsuns handeln die Menschen frei und willig zum eigenen Nachteil, und gerade die Intelligentesten sind hilflose Opfer der eigenen Verwirrung. Das ist ebenso traurig wie komisch, und oft beides im gleichen Moment. Auch in seinem Spätwerk bleibt Hamsun diesem Prinzip treu. Seine Weltumsegler-Trilogie wartet immer noch auf Neuentdeckung. Zwar geht es in ihr um brave Fischer und deren holzschnitthaft gezeichnetes Leben, aber in ihrer Mitte steht August, der Lügner, der funkelnde Irrläufer, von dem nie klar wird, ob er tatsächlich die Welt bereist hat oder ob alles, was er zu erzählen weiß, nur eine riesige, absurde Flunkerei ist. Er ist das Energiezentrum des gewaltigen Erzählwerks, und er ist es eben deshalb, weil wir ihn nicht verstehen, weil wir nichts über ihn wissen, weil er letztlich so rätselhaft bleibt wie sein ferner Vorläufer, der Erzähler von Hunger. Trotz allem darf man aber nicht die realistische Dimension des Buches übersehen. Sie liegt nicht im Sozialen, auch nicht in der Schilderung der geisterhaften Stadt Christiania, die kaum durch mehr als ihr schlechtes Wetter beschrieben ist, sondern in jenem knappen Wort, welches das Buch zum Titel hat. Hat man jemals in erzählender Prosa so quälende Passagen darüber gelesen, wie es sich anfühlt, Hunger zu leiden? Zu Anfang scheint es noch witzig, erlaubt noch eine ironisch distanzierte Lesart, aber schon nach kurzem wird das physische Unbehagen zu stark dafür. Von Unterhaltung oder vergnüglichem Lesen kann bald wahrlich keine Rede mehr sein. Auch hierin sprengt Hunger die Traditionen der Romanform. Das Buch tut nicht nur dem zeitgenössischen, sondern auch dem heutigen Leser in einer Weise Gewalt an, wie er es vielleicht nie zuvor erlebt hat. Den entsetzlichen Höhepunkt bildet wohl die Szene, in der der Held zuerst nur probeweise und dann mit immer größerem Ernst an seinen Fingern zu kauen beginnt. Bald fließt Blut, und für einen schaurigen Moment scheint es, als wollte er sich selbst auffressen. Die Literatur des 20. Jahrhunderts ist reich an Drastik, und doch findet sich wenig in ihr, das den Schrecken dieser Absätze übertrifft. Dieser hungernde Held steht sich auch dadurch im Wege, dass er unfähig ist, die Tatsachen zu akzeptieren. Gerade weil er nicht bereit ist, sich als Bedürftigen zu sehen, gelingt es ihm nie, etwas gegen sein Los zu unternehmen. Wenn ein Angestellter im Laden ihm zu viel Geld herausgibt, kann er das nicht als Glücksfall sehen, sondern verliert sich in Gewissensbissen, bis er das Geld schließlich zurückgibt. Und natürlich wird seine Anständigkeit nur mit Verwunderung und Misstrauen vergolten. So rührend aber seine Ehrenhaftigkeit ist, so lächerlich ist sein Stolz. Unterkunft auf einer Polizeiwache kann er sich nur dadurch verschaffen, dass er vorgibt, ein bürgerlich respektabler Redakteur zu sein, der sich aus Versehen aus einer Wohnung ausgesperrt hat. Am nächsten Morgen aber, da unter den Obdachlosen Essensgutscheine verteilt werden, muss er die Täuschung aufrechterhalten und hungrig seiner Wege ziehen. Und auch wenn ein Mädchen bereit ist, ihn zu sich nach Hause mitzunehmen, versäumt er dort den günstigen Moment, verhält sich gleichzeitig großspurig und täppisch, und es geschieht wieder einmal gar nichts. Dass er darauf besteht, sich als Genie zu sehen, als Bohemien, von dem Großes zu erwarten ist, ob nun das dreibändige Werk zur Erkenntnistheorie oder der bahnbrechende Artikel, an dessen Abfassung er sich immer wieder macht, hemmt ihn und macht ihn handlungsunfähig. Hunger verhält sich zur romantischen Genienovelle und den Bohème-Idyllen Spitzwegs wie der Don Quixote zum höfischen Ritterepos. Dass der Held am Ende auf einem Schiff anheuert, ist vielleicht nur ein weiterer sinnloser Einfall, vielleicht aber auch der erste Moment, in dem er bereit ist, die Künstlerträume aufzugeben und sein Leben neu anzufangen. Wir wissen es nicht und werden es nie wissen. Denn womöglich kommt doch alles anders, und er wird irgendwann imstande sein, jenes Buch zu schreiben, das wir in Händen halten. Dionysos und der Buchhalter über Thomas Mann. Im Dezember 1947 wurde das Haus am San Remo Drive in Pacific Palisades von zwei 14-jährigen Schülern besucht, einem Jungen und einem Mädchen. Sie hatten angerufen, die Nummer stand ja im Telefonbuch, und waren sofort eingeladen worden. Erst 40 Jahre später, inzwischen selbst eine berühmte Schriftstellerin, schrieb Susan Sontag ihre Erinnerungen an diesen Nachmittag auf. Mit maliziösem Witz schildert sie, wie Thomas Mann in seinem thronartigen Stuhl sitzt und seine Mundwinkel mit der Serviette abtupft, freundlich, gravitätisch, sehr hölzern. »Was man denn so lese als junger, typischer Amerikaner?« fragt er die beiden, die sich natürlich keineswegs als typisch empfinden, um dann sogleich in einen Monolog zu fallen. »Ich hätte nichts dagegen gehabt, dass er gesprochen hätte wie ein Buch«, erinnert sich Sonntag. »Ich wollte ja, dass er sprach wie ein Buch. Was mich immer mehr störte, war, dass er sprach wie eine Buchrezension.« »Und es wurde noch schlimmer. Er fragte nach unseren Studien.« »Unseren Studien?« Noch mehr Peinlichkeit. Ich war sicher, er hatte nicht die geringste Idee, wie eine Highschool in Südkalifornien aussah. Wusste er von der Fahrausbildung, verpflichtend, von den Tippkursen? Wäre er sehr überrascht gewesen über die faltigen Kondome, die man sah, wenn man über die Wiese lief und seine erste Periode hatte? Und über den sogenannten Tee, den ein Pärchen Patschucken in den Vormittagspausen an der linken Wand der Schulaula verkaufte? Könnte er sich George vorstellen, der, wie einige von uns wussten, eine Waffe besaß und Geld von Tankwarten bekam? Wusste er, dass kein Latein mehr auf dem Lehrplan stand und kein Shakespeare und dass die sichtlich überforderte Englischlehrerin der 10. Klasse monatelang bloß Exemplare von Reader's Digest verteilt hatte? Wir sollten einen Artikel auswählen und schriftlich zusammenfassen, um danach die ganze Stunde schweigend, nickend und strickend an ihrem Tisch zu sitzen? Konnte er sich vorstellen, wie weltenfern von jenem Lübecker Gymnasium, wo der 14-jährige Tonio Kröger Hans Hansen umworben hatte, indem er versucht hatte, ihn dazu zu bringen, Don Carlos zu lesen, North Hollywood High School war, die Alma Mater der Kinostars Farley Granger und Alan Ladd? Er konnte es wohl nicht, und ich hoffte, er würde es nie können. Er hatte genug Gründe zur Traurigkeit. Das ist rührend und doch nicht ohne Boshaftigkeit. Es stimmt überein mit dem Bild, das wir bis heute von ihm haben. Die Starrheit der Repräsentationsfigur, eine nicht wirklich sympathische Weltfremdheit. Es ist schwer, sich ihm nahe zu fühlen. Hans Meyer versuchte, dieses Unbehagen in die Formel von Manns Ungeliebtheit zu bannen und hatte damit wohl, abgesehen von der doch leicht kitschigen Begriffswahl, man soll, könnte man unter Abwandlung von Hannah Arendt einwenden, seine Freunde lieben, aber keine Völker und auch nicht unbedingt Schriftsteller, nicht so ganz und gar Unrecht. Die erste und wohl wichtigste Reaktion auf einen Autor ist aber noch nicht von Reflexion bestimmt, sondern von unmittelbarer Resonanz. Und da kann es völlig anders aussehen. Mit 13 hielten mich die Buddenbrooks gepackt, wie selten ein Buch zuvor. Mit 16 saß ich fasziniert über dem Zauberberg, und mit 17 lernte ich aus dem Dr. Faustus, dass alle Möglichkeiten der abendländischen Kunst erschöpft seien, man jede denkbare Melodie komponiert und alle großen Romane geschrieben habe, dass die Zukunft nur mehr Parodie und mildes Nachspiel sein werde. Für kurze Zeit schrieb ich also folgsam Lautgedichte und bedauerte mich als blassen Spätgeborenen, so sehr glaubte ich ihm jedes Wort. Dann aber befreite mich Thomas Mann selbst von solch luftlosen Theorien, und zwar durch sein heiterstes, lichtdurchflutetes Spätwerk »Josef und seine Brüder«. Ein in jeder Hinsicht großer Roman, wie es ihn nach den Lehren von Leverkühns Teufel lange schon nicht mehr hätte geben dürfen. Und doch. Sogar als einst Begeisterter empfindet man Thomas Mann gegenüber dieses Unbehagen, das sich gegenüber Nabokov, Borges und Proust nicht einstellen will. Wie also erklärt man, dass einerseits die Verehrung für ihn nie völlig ungemischt ist und andererseits dieser Ungeliebte Generation um Generation so viele Leser mehr findet als die meisten Autoren nicht nur seiner Zeit? Schriftsteller, sagte Norman Mailer, hätten die Fähigkeit, sich selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Sie seien Experten darin, ihre Schwächen in Stärken zu verwandeln. Kann es sein, dass auch Thomas Manns Größe mit jener problematischen Seite untrennbar verbunden ist? Und dass das Grandiose an ihm nicht zu haben ist, ohne das, was einen an ihm stört? Müsste man sein Hauptthema auf möglichst abstrakte Art beschreiben, man hätte wohl vom Widerspiel von Emotionalität und Repression, von Pflicht und Leidenschaft zu sprechen, von einem sich gehen lassen, das in seiner Welt immer verboten ist und immer lockt, und einer Disziplin, deren Bedeutung gerade darin liegt, dass sie im entscheidenden Moment versagt. Die Grundgegensätze heißen manchmal Bürgerlichkeit und Künstlertum, manchmal Gesundheit und Krankheit. Im Tod in Venedig sind sie Respektabilität und Homosexualität und im Josef die im Jakobschen Segen verkörperten Pole oben und unten, Himmel und Tiefe. Diese Spaltung, nicht so sehr zwischen Apollo und Dionysos als zwischen Buchhalter und Bohemian, bestimmt die Inhalte seines Erzählens. Sie erzeugt aber auch dessen emotionalen Pendelschlag, den eigentümlichen Wechsel zwischen eiserner Kontrolle über das Material und scheinbar unvermitteltem Ausbruch. Bei Thomas Mann existiert das Rigide, um wirkungsvoll zu scheitern. In seinem Erzählton klingt stets die Stimme Aschenbachs mit, der ein bürgerlich respektabler Langweiler sein möchte, aber zu seiner Größe findet genau dadurch, dass ihm das mit einem Mal nicht mehr gelingt. Erst im Verfall einer Familie lässt sich über diese schreiben, im Zusammenbrechen der Struktur offenbart sich das Menschliche. Und auch das Wesen europäischer Zivilisation wird am deutlichsten im Sanatorium und in der Verzerrung durch die Krankheit, vom Familienzerfall also zum Verfall einer Weltkultur. Und indem Josef die uralten Schemata bricht und das vermeintliche Gotteskind sich zum profanen Wirtschaftsminister wandelt, wird auch das Wesen des Mythos für den Roman fassbar. Wie Aschenbach vor seiner schicksalhaften Begegnung mit dem geisterhaften Herrn im Münchner Park, so gibt sich auch der Romancier Thomas Mann als einer, der mit der wilden Seite des Lebens nichts zu tun haben will. In Wahrheit aber ist genau diese sein Thema, und von immer neuen Blickwinkeln aus setzt er in Szene, wie die Ordnungen scheitern und das Verdrängen versagt. Darin eben liegt sein großes Täuschungsmanöver und der Grund, dass seine immer wieder verblüffende Gefühlsintensität nicht zu haben ist, ohne den Habitus des kühlen Gelehrten, der am Schreibtisch Krawatte trug und dessen Anblick, sei es auf Fotos, sei es an der kalt schimmernden Oberfläche seiner Prosa, uns befremdet und verstört. Dabei betonte er selbst immer wieder, dass er nicht jener Poeta Doctus war, als der die eigenen Romane ihn ausgeben. Joyce und Proust, Nabokov und Borges, sie alle haben ihre Kenntnisse mit einer Natürlichkeit assimiliert, die ihm fremd bleibt. Da ist stets etwas Parvenühaftes an seiner Bildung. Da ahnt man immer ein wenig den Schulabbrecher und Lexikonabschreiber. Der Arthur Köstler erklärte, dass er gar nicht zu viel Information wolle, denn das behindere die Fantasie. Das war vielleicht aus einer Laune heraus dahingesagt, aber es beschreibt seine Methode auf das Gründlichste. Er ist ein Autor der Unmittelbarkeit, der sich als Virtuose der Vermittlung tarnt. Ein Pathetiker maskiert als Ironiker. Ich habe, offen gesagt, noch nie einen Leser getroffen, der an den Diskussionen zwischen Naphta und Settembrini echte Freude gehabt hätte. Und doch wird kaum einer leugnen, dass der Roman diese Dialoge ebenso braucht wie die doch oft recht bleiernen Passagen über Krankheit, Bakterien und Kosmologie. Denn sie bereiten jene Stellen vor, die ganz plötzlich kommen und treffen wie Blitze, jene Stellen, deren Energie über das ganze Buch ausstrahlt und in denen gewissermaßen immer von Neuem der Knabe Taggio vor Aschenbach hintritt, so dass es diesem die Würde und die Rede verschlägt. So paradox es klingen mag, Thomas Mann ist unter allen Autoren der klassischen Moderne der pathetischste, der gefühlsunmittelbarste. Nur ist er distanzierter als die anderen, weil er mehr zu verbergen hat. Seine Ironie verhüllt einen Erzähler des Rausches und der Entgrenzung, der zuverlässig jede Hauptfigur in eine Lage führt, in der sie die Kontrolle über ihr Leben verliert und das Chaos so unbarmherzig nach ihr greift, wie am ersten Abend auf dem Berg das Fieber nach dem armen Hans Castorp. Aber sobald er eingeschlafen war, begann er zu träumen und träumte fast unaufhörlich bis zum anderen Morgen. Hauptsächlich sah er Joachim Ziemsen in sonderbar verrenkter Lage auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren. Er war so phosphoreszierend leicht wie Dr. Krokowski, und vorne auf saß der Herrenreiter, der sehr unbestimmt aussah, wie jemand, den man lediglich hat husten hören, und lenkte. »Das ist uns doch ganz einerlei, uns hier oben«, sagte der verrenkte Joachim, und dann war er es, nicht der Herrenreiter, der so grauenhaft breich hustete. Solch halluzinogenes Flirren wäre auch Jack Kerouac oder Hunter S. Thompson nicht besser gelungen. Es überfällt einen wieder im Walpurgisnacht-Kapitel, in dem das strenge Hausregime sowohl des Sanatoriums als auch des Romans seine Macht verliert und Hans Castorp auf Französisch vor Frau Chauchat seine innersten Geheimnisse ausspricht, dann in ungehemmter Gewalt im Kapitel »Schnee«, in dem Hans, umfangen von feindlicher Natur, ins Delirium driftet. Aber Manns Augenblicke der Unmittelbarkeit können auch leise, fast unmerklich stattfinden, wie etwa beim gemeinsamen Friedhofsbesuch von Hans, Joachim und der jungen Karin Karstedt, einem Mädchen, von dem alle wissen, dass ihm nur noch wenige Wochen zu leben bleiben. Plötzlich kommen die drei zu einer freien Stelle, eben jener, es wird nie ausgesprochen, wo Karin binnen kurzem liegen wird. Sie standen, das Fräulein etwas vor ihren Begleitern, und lasen die zarten Angaben der Steine. Hans Castorp gelöst, die Hände vor sich gekreuzt, mit offenem Munde und schläfrigen Augen, der junge Ziemsen geschlossen und nicht nur gerade, sondern sogar ein wenig nach hinten abgeneigt, worauf die Vettern mit gleichzeitiger Neugier von den Seiten verstohlen in Karin Karstedts Miene blickten. Sie merkte es dennoch und stand da, verschämt und bescheiden, den Kopf schräg vorgeschoben, und lächelte geziert mit gespitzten Lippen, wobei sie rasch mit den Augen blinzelte. Ein Moment existenzieller Peinlichkeit. Keiner weiß etwas zu sagen, und plötzlich steht der Tod nicht mehr für Kunst, das geistige Dasein, ästhetische Verfeinerung oder was auch immer, sondern einfach nur kalt, fremd und unausweichlich für sich selbst. Solches Erzählen lebt von Momenten des Umschlagens. Aschenbach habe immer so existiert, sagt jemand im Tod in Venedig und zeigt seine zur Faust geballte Hand, nie aber so, und lässt die geöffnete Hand herabfallen. Ähnlich Manns Prosa. Über lange Kapitel ist die Hand geballt, und wir betrachten mit ambivalenter Bewunderung die distanzierte Brillanz, den vollkommenen Stil, die scheinbar unzerstörbar souveräne Ironie. Doch plötzlich öffnet sich die Hand, die Masken fallen, das Geordnete bricht, und die Figuren werden höchst willige Opfer von Trieb und Rausch, Schmerz, Traum, Fieber, Krankheit und Vision. Thomas Buddenbrooks Zusammenbruch, die Agonie der Kinder Hanno und Echo, das geisterhafte Auftauchen Goethes in Charlotte Buffs Kutsche und die vielleicht berührendste Stelle in seinem Gesamtwerk, der Abend, da Josef den Majordomus Montcalf unter Aufbietung all seiner Eloquenz in den Tod hypnotisiert. Ist's nicht mit Müssen und Dürfen, heut wie nur jemals, wenn dir mein Abendsegen empfahl, doch ja nicht zu denken, du müsstest ruhen, sondern du dürftest? Siehe, du darfst. Aus ist's mit Plack und jeglicher Lästigkeit. Keine Leibesnot mehr, kein würgender Zudrang noch Krampfesschrecken. Nicht ekle Arznei, noch brennende Auflagen, noch schröpfende Ringelwürmer im Nacken. Auf tut sich die Kerkergrube deiner Belästigung. Du wandelst hinaus und schlenderst heil und ledig dahin die Pfade des Trostes, die tiefer ins Tröstliche führen mit jedem Schritt. Immer trifft einen das unvorbereitet, immer wie zum ersten Mal. Seine Meisterschaft liegt eben darin, dass er das Gegenteil eines Theoretikers ist, und so stört es auch nicht, dass er die in die Romane eingeschlossenen Essay-Passagen, die tatsächlich neben denen eines genuinen Denkers wie Musil recht blass aussehen, aus Kompendien abschrieb oder sich von fragwürdigen Autoritäten in die Feder diktieren ließ. Weiß Gott, es hätte seinem Dr. Faustus nicht schlecht getan, wenn er sich von einem anderen Theoretiker hätte beraten lassen als dem, der Stravinsky und den Jazz als faschistische Regressionen abtat und voraussagte, dass Schönbergs Musik binnen kurzem populärer sein werde als die Wagners. Wo Thomas Mann aber nicht Meinungen anderer wiedergibt, wo er seine eigene Fähigkeit zu Einfühlung und höherem Rollenspiel walten lässt, ist seine Erkenntniskraft kaum zu übertreffen. Warum wird eigentlich so selten erwähnt, dass seine Essays über Schriftsteller nicht nur wohlformuliert und geistreich sind, sondern vor allem so gut wie immer vollkommen richtig? Kaum etwas Treffenderes wurde über Schiller geschrieben als Manns große Schillerrede, kaum Besseres über Wagner als sein Wagner-Aufsatz, wohl nichts Gültigeres über Kleists Prosa als seine für amerikanische Leser geschriebene Einführung in dessen Erzählungen. Und der Korpus seiner Auseinandersetzung mit Goethe lässt sich immer noch spielend mit dem Allerbesten messen, was die Germanistik hervorgebracht hat. Marcel Reich-Ranitzkys Diagnose, dass Thomas Mann, von wem auch immer er sprach, nur von sich gesprochen habe, ist sicher richtig, übergeht aber, dass er das Kunststück fertigbrachte, von diesen anderen sprechend so von sich zu sprechen, dass er darin stets und zuverlässig das Wesentliche über die anderen traf. Immer also der Pendelschlag zwischen Ferne und Nähe, zwischen Distanz und rückhaltloser Unmittelbarkeit. Wir finden ihn auch zelebriert in der erhabenen Langeweile seiner Tagebücher, die schärfste Aufmerksamkeit für die Regungen des Triebes, zugleich dessen rigorose Unterdrückung. Nein, seiner selbst entfremdet war er nicht, und auch vor der Nachwelt, der er die Tagebücher hinterließ, versuchte er nicht, sich zu verstecken. Er war ein Meister im Repräsentieren, aber dass die Rolle des Repräsentanten hohl ist und schief, im schlimmsten Fall lächerlich und noch im besten prekär problematisch, das können wir nicht gut gegen ihn verwenden, denn wir haben es ja von ihm gelernt. Dem echten Künstler ist die eigene Seele kein Geheimnis. Würde er die Dämonen in sich nicht kennen, wie könnte er sie Tag für Tag im wohlgeordneten Arbeitszimmer aufs Papier bannen? So wichtig war ihm die Disziplin, und so tief zugleich durchschaute er das Alberne, das den Menschen Verkleinernde an ihr, das er seiner im umfassendsten Sinn liebenswürdigsten Figur, Josef Osarsif, den leitmotivisch wiederholten Bibelsegen, von oben vom Himmel herab und von der Tiefe, die unten liegt, mitgab, auf das ein einziges Mal Gleichgewicht herrschen und einer wenigstens Gott begnadet sein sollte, umweht von Magie und zugleich doch auch Großbuchhalter, Ernährungsminister und respektabler Politiker. Josef und seine Brüder, das ungelesene Hauptwerk, der ignorierte Jahrhundertroman, der so leicht der deutschen Literatur hätte eine andere Richtung weisen können. Ein Buch, dessen Figuren erst im Lauf der Handlung aus dem Mythischen ins geschichtliche Zeitalter treten, ein Spiel mit Charakteren, die nur halb schon Individuen sind und halb noch ausführende mythischer Verhaltensmuster, Menschen, die sich noch mit ihren Altvorderen verwechseln, erst im Übergang begriffen in moderne Psychologie. Ein Roman, der viel gemeinsam hat mit Joyces Traummythenbuch Finnegan's Wake, aber so viel heiterer und lesbarer ist und letztlich auch umfassender im philosophischen Entwurf. Ein Epos über die Herauslösung des Individuums aus dem archaischen Kollektiv und die dabei wie nebenher sich ereignende Erfindung Gottes. Und all das so verspielt und vor Leichtigkeit erzählt, als koste es keine Anstrengung. Doch das literarische Deutschland wollte anderes lesen, machte sich lieber auf in Richtung von Engagement und treuherzigem Realismus, und die immer noch fortwirkende Abkoppelung Deutschlands von den Strömungen der Weltliteratur nahm ihren traurigen Anfang. Ja, man versteht Susan Sonntags Enttäuschung gut. Wer möchte schon gerne einem nicht gestrauchelten Gustav Aschenbach gegenübersitzen? Einem alten Lübecker Honoratioren, der alles Unheimliche auf den gut aufgeräumten Schreibtisch und in die Bücher verbannt hat und nunmehr spricht wie eine Buchrezension? Jahre später, schließt sie ihren Rückblick, nachdem ich selbst Schriftstellerin geworden war, nachdem ich viele andere Schriftsteller kennengelernt hatte, lernte ich toleranter zu sein gegenüber der Kluft zwischen der Person und dem Werk. Wie wahr? Und doch ganz falsch. Denn die scheinbare Kluft zwischen Person und Werk ist eigentlich eine Kluft in seiner Person, und sie ist ganz und vollständig im Werk ausgedrückt. Wäre Thomas Mann also schockiert gewesen über all das, was sie ihm nicht sagen wollte? Kondome auf der Wiese, der Mitschüler mit der Waffe, die Drogenhändler? Ja und nein. Als ältlicher Würdenträger sicherlich, als Künstler wohl kaum, denn noch der zahmste Teil seines Werks enthält mehr Chaos und Brutalität als all diese Schreckensbilder vom kalifornischen Schulhof. Es ist ein Werk von unvergleichlicher Perfektion, voll Witz und voller Dämonen, voll Schönheit und dunklen Winkeln, denen man sich nur unter Aufbietung seines ganzen Mutes nähern kann. Erzengel treten in ihm auf und der Teufel und eine Menge zivilisierter Leute aus dem Zwischenreich. Sie alle versuchen, ordentlich zu sein und respektabel, aber es will ihnen nicht gelingen. Nur er selbst brachte es einigermaßen fertig und war sehr stolz darauf. Mehr noch, so will es scheinen, als auf alle seine großen Romane. Shakespeare und das Talent. Was soll man über Shakespeare noch sagen? Wie den 100.000 Büchern, dem Ozean an Analysen jedes Stücks, jedes Aktes, jeder Szene noch etwas hinzufügen? So fragt man sich, und sofort denkt man sich Gegengründe aus. Selbstverständlich ist alles über ihn gesagt, aber jedem, der in diesem, dem letzten oder dem vorletzten Jahrhundert über ihn sprach, ging es genauso. Er ist immer schon beides zugleich gewesen, unerschöpflich und ausgeschöpft von den Heerscharen vorausgegangener Kommentatoren. Und ist man selbst Autor, liegen die Dinge noch schwieriger. Shakespeare ist so absurd gut, dass das eigene Literatendasein gemessen an ihm sofort fraglich erscheint. Natürlich, die Mittel der Kunst entwickeln sich fort, und auch der Zwerg sieht weiter in die Ferne als der Riese, auf dessen Schultern er steht, aber all diese schlauen Überlegungen verfangen plötzlich nicht mehr, sobald man die Musik seiner Sätze hört und wider Willen darüber nachdenkt, ob der Welt das Geringste fehlen würde, hätte man einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Dagegen hilft nichts, da half nie etwas. Das Gefühl seiner unermesslichen Überlegenheit ist eine Grunderfahrung, die alle Schriftsteller der Neuzeit teilen, an deren Anfang er steht wie eine alles überstrahlende Sonne. Hat er das eigentlich vorhergesehen? Und wenn ja, hat er es zum Thema gemacht? Ich meine nicht Reflexionen über seinen Alltag und den Menschen, dessen Leben er zufällig führte, während er, seit Borges wissen wir es, zugleich alle Menschen war, sondern über die Ungeheuerlichkeit, die darin liegt, als der schöpferischste von allen, der Autor des gelungensten schlechthin zu existieren. Kurz, hat er uns erklärt, wie es war, Shakespeare zu sein? Ich denke, einmal hat er, in seinem letzten Stück, Der Sturm. Hier ergeben all die Spiegelungen von Spiegelungen ein Gesamtbild. Und immer wieder scheint uns, mal wie eine Täuschung, mal sehr real, ein menschliches Gesicht anzusehen. Vermutlich rührt auch daher die Faszination, die dieses Werk immer ausgeübt hat. Shakespeare hat bessere geschrieben, rundere, logischere, mit stärkeren Charakteren und fesselnderen Konflikten. Aber die Zuschauer haben offenbar früh gespürt, dass es mit diesem Stück Besonderes auf sich hat. Schließlich handelt es von der Begabung, und zwar nicht als etwas Abstraktem, sondern sie hat einen Namen und eine Gestalt. Sie erscheint als Genius im alten Wortsinn, als ein Ätherwesen aus Licht, Luft und Leichtigkeit, als Spuk von großer Macht und schrecklicher Flüchtigkeit. Ariel. »Ich enterte das Schiff des Königs«, beschreibt Ariel in der Stegeltikschen Übersetzung den von ihm vorgegaukelten Schiffsbrand. »Jetzt am Schnabel, jetzt im Bauch, auf dem Verdeck, in jeglicher Kajüte flammt ich Entsetzen. Bald zerteilt ich mich und brannt an vielen Stellen. Auf dem Mast, an Stang und Bugspriet flammt ich abgesondert, floss dann in eins.« Wohlgemerkt, das geschah nicht wirklich, das war eine Halluzination. Also Theaterzauber, beziehungsweise eine magische Vortäuschung, die auf der Bühne durch Theaterzauber dargestellt wird. Kunst täuscht eine Realität vor, in der wiederum ein Geist eben das, was wir sehen, als Illusion vortäuscht. Keine Seele, die nicht ein Fieber gleich den Tollen fühlte und Streiche der Verzweiflung übte. Alle, bis auf das Seevolk, sprangen in die schäumende Flut und flohen das Schiff, jetzt eine Glut durch mich. Nicht Theater auf dem Theater, eher die Wirklichkeit als Theater, als Traum. »Wir sind hier in einem Labyrinth«, stöhnt der schiffbrüchige Gonzalo später, und man kann ihm nicht widersprechen. Wo Ariel wirkt, werden die Dinge seltsam. Nirgendwo übrigens der geringste Hinweis, wie er aussieht. Und darin liegt eine unüberwindliche Schwierigkeit für die Regisseure, denn jede Form, die man ihm gibt, ist per se unbefriedigend, da er doch die Formlosigkeit selbst ist. »Thou which art but air«, sagt Prospero ausdrücklich, »du, der du nur Luft bist, also die Vielfältigkeit, der ständige Wandel. Und jeder Versuch, ihn in irgendein Bild seiner selbst zu sperren, läuft seiner Grundidee zuwider und macht ihn schwer. Denn die Schwere ist sein Widerpart, das ihm widersprechende Prinzip und zugleich seine Gegenfigur, in deren ungemein körperlichem Dasein sich alles konzentriert, was niederzieht, was nichts hervorbringt, was sich schleppt und sinkt und stagniert und brütet. Caliban. Kein Monster, auch wenn er so genannt wird, eher ein Spießer, nicht das Böse, eher das Schleppende und das ewig verstockte Ressentiment. So pendelt das Stück zwischen den Allegorien, die ja auch darin auftreten, und jenen zwei Gestalten, die eben keine Allegorien mehr sind, keine Symbole, sondern magische Vergegenwärtigung. Es pendelt zwischen der konventionellen Zauberhandlung, Herzog, verwunschene Insel, feindliche Brüder, und der simplen Wahrheit, dass es um einen alten Mann geht, der nebenbei ein großer Zauberer ist, einen Mann, der nun am Ende steht und aufhören wird, Phantasmen hervorzubringen, auf dass seine Figuren in dünne Luft zergehen und sein Ende Verzweiflung sei. Es pendelt zwischen dem wohlfeilen Gefallen an der gelingenden Vergeltung und der Verblüffung über jene alle Dramaturgie sprengende Verzeihung, wie wir sie immer wieder in Shakespeares Spätwerk finden, etwa wenn Alkibiades mit überlegenem Heer vor Athen steht, um Timons Kränkung zu rächen, ihn aber auf einmal die Wut verlässt und er unvermittelt beschließt, es einfach sein zu lassen. »Führt mich in eure Stadt, und mit dem Schwert bring ich den Ölzweig. Krieg erzeuge Frieden, und Frieden hemme Krieg.« Das ist nicht Pazifismus, sondern etwas Größeres und Unheimlicheres, das wohl auch Nietzsche im Sinn hatte, als er von der Selbstaufhebung der Gerechtigkeit sprach. »Man weiß, mit welch schönem Namen sie sich nennt, Gnade. Sie bleibt, wie sich von selbst versteht, das Vorrecht des Mächtigsten, besser noch sein Jenseits des Rechts.« So auch hier im Sturm, da Prospero, der nun endlich alle, die sein Herzogtum stahlen, in der Gewalt hat, die Fäden fallen lässt, zurücktritt und sich in die Macht jener Leute begibt, von denen er nichts zu hoffen hat. Eine Ethik, paradoxer als die christliche, eben nicht bloß ein Rache, sondern ein Gerechtigkeitsverzicht, eine all unsere Prinzipien durcheinanderbringende Gleichgültigkeit gegenüber der Idee, dass dem Menschen geschehen soll, was ihm zusteht, und eine Übeltat bestraft werden muss. Hier wartet kein Gott, der die aufgegebene Strafe anderswo vollziehen wird. Prospero ist dieser Gott, und wenn er verzichtet, wird es kein anderer tun. Das Übel bleibt ungesühnt, einfach weil es der Mühe nicht wert ist und weil die Bestrafung ja auch eine Handlung der Schwere wäre. Caliban lügt ja nicht mit seinen Beteuerungen, dass ihm Schlimmes zugefügt wurde. »Dieses Eiland ist mein, von meiner Mutter Sykorax, das du mir wegnimmst.« Aber allein sein Beharren darauf setzt ihn ins Unrecht gegenüber Ariel, der zu leicht ist für Erinnerungen, und gegenüber Prospero, dem die Gerechtigkeit in dem Moment, da er sie haben könnte, nicht mehr wichtig ist und der seinen Genius stattdessen in die Verwandlung entlässt. Magie als Transformation. Ein Motiv, das die Renaissance faszinierte. Agrippa von Nettesheim, Ficino und Giordano Bruno waren gebannt davon und wussten doch nichts von jenem größeren Zauberer, dem zumindest Bruno noch auf seinen englischen Reisen hätte begegnen können. Von naturmagischer Verwandlung handelt ja Ariels schönstes Lied, der Gesang über den Tod von Ferdinands Vater. »Full fathom five thy father lies, of his bones are coral made. Those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange.« Fünf Faden tief liegt Vater dein, heißt es bei Schlegel und Tieck. Sein Gebein wird zu Korallen, Perlen sind die Augen sein, nichts an ihm, das soll verfallen, das nicht wandelt, Meereshut in ein reich und seltenes Gut. Und kaum ist das Lied verklungen, schenkt Ferdinands Reaktion uns Shakespeares majestätischsten Selbstkommentar: This is no mortal business. Bei Schlegel und Tieck, dies ist kein Sterblichtun. Bei Wieland sogar, dies ist nicht das Werk eines Sterblichen. Wusste er, dass er der eine war, dem Zustand solches über die eigenen Verse sagen zu lassen, kurz vor dem Ende, dem Rückzug, dem Tod? Denn auch Unsterbliche sterben, selbst dann, wenn ihre Kunst so groß ist, dass auch das prosaischste Wesen im Versuch, sie zu beschreiben, poetisch wird. »Die Insel ist voll Lärm«, stammelt Caliban, »voll Tönen und süßer Lieder, die ergötzen und niemand Schaden tun. Mir klimpern manchmal viel tausend helle Instrument im Ohr und manchmal Stimmen, die mich, wenn ich auch nach langem Schlaf erst eben aufgewacht, zum Schlafen wiederbringen. Dann im Traume ist mir, als täten sich die Wolken auf und zeigten Schätze, die auf mich herab sich schütten wollten, dass ich beim Erwachen aufs Neu zu träumen heulte.« Solche Illusionen vermag der Zauberer mit Hilfe seines Geistes zu erzeugen, und es könnten noch mehr sein, wenn Ariel nur nicht immer fort wollte und nicht immerzu bedroht und beschworen werden müsste, damit er noch ein wenig bleibt. »Noch nicht«, die wohl knappste Formel, auf die sich das Verhältnis von Künstler und Talent bringen lässt. »Ich weiß, du wirst mich verlassen, aber jetzt noch nicht.« »Heil, großer Meister«, ruft Ariel, »heil dir, weiser Herr, ich komme deinen Winken zu begegnen, sei es fliegen, schwimmen, in das Feuer tauchen, auf grausen Wolken fahren, schalte nur durch dein gewaltig Wort mit Ariel und allen seinen Kräften.« Ja, schön wär's, aber schon beim nächsten Wunsch will er wieder nicht und verlangt von neuem die Freiheit, und selbst die jämmerlichen 2 Tage, die er noch dienen soll, sind ihm eine unerträgliche Zumutung. Und dennoch fühlt man selbst, so Rilke im Gedicht »Der Geist Ariel«, wie alles, was man mit ihm zurückhält, fehlt in der Luft. Prospero liebt Ariel, aber Ariel liebt niemanden. Er ist ohne Skrupel und Mitleid, und wir zweifeln nicht daran, dass er Prospero schon Sekunden nach der Rückkehr ins Element vergessen haben wird. »Ich muss dir einmal in jedem Mond vorhalten, was du warst, denn du vergisst es«, erinnert ihn Prospero. »Du weißt am besten, in welcher Marter ich dich fand. Dein Ächzen durchdrang der nie gezähmten Bärenbrust und machte Wölfe heulen.« Aber das verfängt nicht. Es interessiert Ariel schon lang nicht mehr, denn im Gegensatz zum Ressentimentwesen Caliban hat er kein Gedächtnis. Er lebt im Jetzt und will endlich wieder eins werden mit der Luft und jenem Meeresgrund, auf dem 5 Faden tief Leichen zu Korallen werden. Transformation, die einzige Unsterblichkeit, die die Natur kennt. Then to the elements, be free and fare thou well. Nur wenigen ist es vergönnt, ihr Letztes zu erkennen und zu wissen, nach welchen Worten keine weiteren mehr kommen. Goethe brachte es fertig, seinen letzten Brief so zu schreiben, wie ein letzter Brief in einer perfekten Welt aussehen müsste. Und Shakespeares letzter Monolog ist eben dies, der letzte Monolog Shakespeares. Der Abschied eines fast Allmächtigen, der zugleich ein schwacher alter Mann ist, von der Zauberkunst, vom Menschheitswunder seiner Begabung und von dem Geist, der ihm einst zu Diensten stand und jetzt gehen will. Grüfte, auf mein Geheiß erweckten ihre Toten, sprangen auf und ließen sie heraus, durch meiner Kunst gewaltgen Zwang. Doch dieses grause Zaubern schwör ich hier ab. Then to the elements. Von nun an wird Ariel wieder sein, wo er war, bevor er gebannt wurde, unsichtbar verteilt über Wasser, Erde und Luft, jener für kurze Zeit zum Theater gewordenen Insel. Zurück bleibt ein erschöpfter Zauberer, der verspricht, künftig keine Toten mehr aus ihren Gräbern zu rufen. Prospero hat das im Stück nie getan. Wer also redet hier? Zurück bleibt ein glückliches Liebespaar, an dessen Zukunft wir kaum weniger Anteil nehmen könnten. Zurück bleibt vor allem ein pensionierter Schauspieler, der von jetzt an die Maske des Stratforder Lokalhonoratioren nicht mehr absetzen wird. Dort in der Provinz hielt Shakespeare Prosperos Versprechen und erwarb als mehrfacher Hausbesitzer ein standesgemäßes Grab, dessen Inschrift bis heute seinen Fluch verkündet gegen jeden Verehrer, der die Platte heben und hineinsehen möchte. Er wollte in Ruhe gelassen werden, während seine Überreste sich, wie es die poetische Naturkunde seiner Zeit, halb noch Magie und halb schon Wissenschaft nahelegte, zu Korallen wandelten und zu Halbedelsteinen, die dennoch nicht ein Hundertstel so reich und seltsam sein würden wie auch nur das Schwächste seiner Stücke. Er wusste, und im Sturm spricht er es aus, dass dieses Werk so großen Anspruch auf Ewigkeit hatte wie nur irgendetwas von Menschen geschaffenes, und sei es bloß, weil Ariel aus ihm in die Welt entlassen wurde. So wie Hamlet und Falstaff reale Personen sind, eingesperrt in Dichtungen, ist Ariel ein wirklicher Geist, entkommen aus einer Dichtung und seither frei im Element. Groß ist das Privileg seiner Gegenwart, schnell ist es verwirkt und ist er einmal dahin, bringt nichts ihn zurück. Und ein machtloser Magier steht vor dem sinkenden Vorhang und bittet um Gebete und um ein wenig gütigen Applaus für das, was einst groß war und jetzt nicht mehr ist. Die Lichtprobe. Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. Das bürgerliche Leben, sagte Max Reinhardt in einer Rede an der Columbia University, ist eng begrenzt und arm an Gefühlsinhalten. Es hat aus seiner Armut lauter Tugenden gemacht, zwischen denen es sich schlecht und recht durchzwängt. Im Ungenügen also an dem einen Dasein, das uns gegeben ist, an der Mangelhaftigkeit unserer Gefühle, der Begrenztheit der Wege, die uns offen stehen, sah der Mitbegründer dieser Festspiele die Wurzel unserer Faszination für das Theater. Wir alle tragen die Möglichkeit zu allen Leidenschaften, zu allen Schicksalen, zu allen Lebensformen in uns. Wo aber das Theater die Berührung mit der existenziellen Wahrhaftigkeit verliere, bleibe leeres Spiel und, schlimmer noch, blanke Langeweile. Das Theater kann, von allen guten Geistern verlassen, das traurigste Gewerbe, die armseligste Prostitution sein. Ich hörte diese Rede zum ersten Mal als Kind auf einer Langspielplatte meines Vaters. Das mit dem traurigsten Gewerbe verstand ich nicht ganz, schon weil ich nicht so recht wusste, was das Wort Prostitution bedeutete. Das über die Armut des bürgerlichen Lebens aber verstand ich sehr wohl. Natürlich sehnte ich mich nach anderen Möglichkeiten und danach mehr als ein Leben zu führen. Alle Kinder tun das. Werden sie erwachsen, verdrängen sie es, es sei denn, sie werden Schauspieler oder sie schreiben. Wenn Reinhardt das Theater den seligsten Schlupfwinkel derer nennt, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, so fand ich genau diesen Schlupfwinkel in den Büchern, im Erfinden, in der kontrollierten Flucht in die Fantasie, die jeder Roman bietet. Vom Theater aber hielt ich mich lieber fern. Das hatte mit meinem Elternhaus zu tun. Mein Vater war Regisseur und das Theater gehörte nun einmal zu seiner Welt, zum Bereich seiner Zuständigkeit, dem ich als Sohn, der etwas Eigenes sein und tun wollte, lieber nicht zu nahe kam. Gerade als einer, der unter Schauspielern aufgewachsen ist, jenen stets angenehmen und doch so verzweifelt des Zuspruchs bedürftigen Menschen, hatte ich schon früh das Gefühl, dass es gut für mich wäre, mein Leben in anderem Umfeld zu verbringen. An meinem ersten und größten Theatererlebnis waren allerdings gar keine Schauspieler beteiligt. Ich war 4 Jahre alt. Mein Vater probte im Wiener Theater an der Josefstadt, meine Mutter und ich waren aus München gekommen, ihn zu besuchen. Eines Morgens nahm er mich mit zur Beleuchtungsprobe. Ich sehe noch den leeren Zuschauerraum vor mir, die leere Bühne bei offenem Vorhang. Mein Vater rief etwas nach oben und plötzlich begann sich ein riesiger Kristallluster, mir jedenfalls kam er riesig vor, aufleuchtend aus der Dunkelheit herabzusenken. Der gewaltige Raum wurde hell. Mein Vater rief wieder etwas, der Luster stieg auf, die Schatten wurden länger und schließlich war der Luster im Schwarz der Decke verschwunden. Ich wusste natürlich nicht, dass sich das allabendlich ereignete. Ich glaubte wirklich, es wäre nur für mich und zum ersten Mal geschehen. Ich war erschrocken und glücklich. Keine Theateraufführung kam je an diesen Vormittag heran. In den nächsten Jahren sah ich viele Inszenierungen meines Vaters, die meisten als Fernsehaufzeichnungen, nur mehr wenige auf der Bühne, bis sein Leben Ende der 80er Jahre eine traurige Wendung nahm. Lange Zeit war er einer der erfolgreichen Regisseure des deutschsprachigen Fernsehens und Theaters gewesen. Übrigens arbeitete er auch bei den Salzburger Festspielen. Nun aber, mit verblüffender Geschwindigkeit, geriet er aus der Mode und in Vergessenheit. Von seinem Vater zu lernen ist ja immer eine zweischneidige Sache. Man möchte doch eigenständig sein. Instinktiv lehnt man Lektionen des Elternhauses ab und sucht seine Lehrer so fern davon wie möglich. Als mich vor kurzem ein Germanist darauf hinwies, dass die Hauptfigur meines ersten Romans vaterlos ist, ein Mann ohne Herkunft und Abstammung, so verblüffte es mich selbst, wie sehr man das, was ich damals für spielerische Erfindung hielt, als Absichtserklärung des beginnenden Autors lesen kann, niemandem verpflichtet und von keinem überschattet sein, von nirgendwo herkommen. Aber in Wirklichkeit ist es bekanntlich nie so, und Stunden, ja Tage würden nicht ausreichen, um auch nur einen Teil der Schuld zu umreißen, die ich Michael Kehlmann nicht nur als Mensch, das ist selbstverständlich und braucht hier nicht erklärt zu werden, sondern als Künstler, als Gestalter, als Erzähler in Bildern und Szenen zurückzuzahlen hätte, gehörte es nicht zum Wesen solcher Schulden, dass sie nicht zurückgezahlt werden können. Dadurch etwa, dass ich ihm zuhören durfte, wenn er seine Drehbücher der Verfilmungen Josef Roths ins Tonbandgerät diktierte, lernte ich, dass Erzählen weniger eine Frage des Inhaltes als der Atmosphäre ist. Eher Haltung als Handwerk, eher Stimme als Technik. Ich lernte von ihm den Wert des Humors, den Wert der Gelassenheit, vor allem auch den Wert des Zorns. Über seine Inszenierungen dachte er wochenlang nach und formte alles noch vor der ersten Leseprobe in seinem Kopf. Er wusste, wie ein Stück aussehen sollte. Unter seiner Leitung wurde nicht diskutiert. Dafür, so meinte er, habe man ihn ja engagiert. Kunst bestehe aus großen, kleinen und winzigen Entscheidungen. Aber Hunderten davon, jeden einzelnen Tag, und man selbst wisse nie, ob man das Richtige tue. Man könne nur darauf hoffen und müsse konsequent bleiben. Immer an sich zu zweifeln sei ebenso wichtig, wie diese Zweifel dann während der Arbeit mit sich allein abzumachen. Vor allem aber sah er im Regisseur einen Diener des Autors. Jawohl, einen Diener. So sagte er, und an dieser Auffassung lag es, dass er auf den deutschsprachigen Bühnen in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens trotz zunächst noch guter Gesundheit nicht mehr arbeiten durfte. In einem Bereich, wo es keinen schlimmeren Vorwurf gibt als das Wort altmodisch, galt er plötzlich als eben dies, und wohl auch deswegen war ich zunehmend entschlossen, mich vom Theater fernzuhalten und lieber Bücher zu schreiben. Was immer einem Romancier zustößt, so dachte ich und denke es immer noch, es kann ihn doch keiner daran hindern, seine Arbeit zu tun. Schlimmstenfalls bleiben seine Werke ungedruckt, aber schreiben darf er sie doch, und niemand hält ihn davon ab, auf eine gewogenere Zukunft zu hoffen. Der Regisseur aber, der sich herrschenden Dogmen verschließt, hat diese Chance nicht. Als mein Vater durch den Wandel der Umstände seine Arbeit nicht mehr ausüben konnte, senkte sich allmählich die Krankheit des Vergessens auf ihn herab, bis ihn ganz zuletzt die Demenz vom Bewusstsein der Enttäuschungen befreite. Ich bin also, ich leugne es nicht, voreingenommen, aber andere sind es nicht. Spricht man mit Russen, mit Polen, mit Engländern oder Skandinaviern, die deutschsprachige Lande besuchen und hier ins Theater gehen, so sind sie oft ziemlich verwirrt. Was das denn solle, fragen sie, was denn hier los sei, warum das denn auf den Bühnen alles immer so ähnlich aussehe. Ständig Videowände und Spaghetti essen. Warum sei immer irgendwer mit irgendwas beschmiert? Wozu all das Gezucke und routiniert hysterische Geschrei? Bitte verzeihen Sie die Klischees, doch es sind nicht meine, sondern genau jene, die uns die deutschen Theater vorspielen. Formelhaft treu, Abend für Abend, Woche für Woche in Stadt und Land. Ob das, so fragen die Besucher, denn staatlich vorgeschrieben sei? Was soll man darauf antworten? Aus rein familiären Gründen, weil ich erlebt habe, dass einer, der es anders machen wollte, es gar nicht mehr machen konnte, und weil es mich außerdem jedes Mal mit Melancholie erfüllt, im Ausland grandiose Stücke lebender Dramatiker zu sehen, die bei uns praktisch unaufführbar sind, weil ihre Autoren keine verfremdenden Inszenierungen gestatten, antworte ich diesen Verwunderten dann nicht, dass es nun einmal so sein müsse, dass sie keine Ahnung hätten, wie schlimm verstaubt das Theater in ihren Heimatstädten sei und wir eben mal wieder einen Sonderweg gefunden hätten, zu speziell und verschlungen, um von anderen Völkern verstanden zu werden. Sondern ich sage in etwa Folgendes. Bei uns ist etwas Absonderliches geschehen. Irgendwie ist es in den vergangenen Jahrzehnten dahin gekommen, dass die Frage, ob man Schiller in historischen Kostümen oder besser mit den inzwischen schon altbewährten Zutaten der sogenannten Aktualisierung aufführen solle, zur am stärksten mit Ideologie befrachteten Frage überhaupt geworden ist. Eher ist es möglich, unwidersprochen den reinsten Wahnwitz zu behaupten, als leise und schüchtern auszusprechen, dass die historisch akkurate Inszenierung eines Theaterstücks einfach nur eine ästhetische Entscheidung ist. Nicht besser und nicht schlechter als die Verfremdung, auf keinen Fall aber ein per se reaktionäres Unterfangen. Als vor 4 Jahren der Satiriker Joachim Lottmann im Spiegel einen spöttischen Artikel über deutsche Regiegebräuche veröffentlichte, ging eine Empörungswelle durch die Redaktionen, als schriebe man das Jahr 1910 und einer hätte Kaiser Wilhelm gekränkt. Es hat wohl mit der folgenreichsten Allianz der vergangenen Jahrzehnte zu tun, dem Bündnis zwischen Kitsch und Avantgarde. Nach wie vor und alle Zeit schätzt der Philister das Althergebrachte, aber mittlerweile muss sich dieses Althergebrachte auf eine strikt formelhafte Weise als neu geben. Denn wer ein Reihenhaus bewohnen, christlich oder ökologisch konservative Parteien wählen, seine Kinder auf Privatschulen schicken will und es dennoch für zwingend notwendig hält, sich als aufgeschlossener Bohemien ohne Vorurteil zu fühlen, was bleibt ihm denn anderes als das Theater? In einer Kultur, in der niemand mehr Marx liest und kontroverse Diskussionen sich eigentlich nur noch um Sport drehen, ist das Regietheater zur letzten verbliebenen Schrumpfform linker Weltanschauung degeneriert. Wie alt die Fragestellung und auch die Praxis ist, zeigt sich auch darin, dass der scharfsinnigste Text darüber aus dem Jahr 1926 stammt. Karl Kraus' furioser Aufsatz »Mein Vorurteil gegen Piscator«. Der große Regisseur Erwin Piscator hatte in Berlin eine, das Wort war damals neu, aktualisierte Inszenierung von Schillers Räubern auf die Bühne gebracht, was Kraus dazu veranlasste, grundsätzlich zu werden. In Wahrheit, so Kraus, sei Aktualisieren das Gegenteil dessen, was die Presse darunter verstehe, nämlich die behutsame Wiederherstellung dessen, was wir nicht mehr von der Vergangenheit wüssten, was uns unwiderruflich von ihr trenne. Aktuell, schrieb er, ist die Überwindung des Zeitwiderstands, die Wegräumung des Überzugs, den das Geräusch des Lebens dem Gehör und der Sprache angetan hat. Für aktuell aber halten die Zutreiber der Zeit den Triumph des Geräusches über das Gedicht, die Entstellung seiner Geistigkeit durch ein psychologisches Motiv, das der Journalbildung, also der Bildung des Journalismus, erschlossen ist. Man muss Kraus hierin nicht folgen, man kann es auch ganz anders sehen. Man darf selbstverständlich auch für die drastischste Verfremdung eintreten, aber man sollte sich deswegen nicht für einen fortschrittlichen Menschen halten. Kraus war kein Anhänger des großen Ausstattungstheaters. Er trat für äußerste Reduktion ein. Was ihm vorschwebte, war näher bei dem Minimalismus eines Peter Brook als bei Max Reinhardt. Ein anderer Minimalist, Samuel Beckett, verbot regelmäßig Aufführungen seiner Werke, die er als entstellend empfand und die von seinen akribischen Regieanweisungen abwichen. Möchte man ihn darum rückständig nennen? Wer gegen das sogenannte Regietheater ist, muss beileibe nicht konservativ sein, aber gerade mancher tief konservative Mensch hält diese teuren und konventionellen Spektakel für unangreifbar. Ein teuflischer Kreis, wo Regisseure die Stars sind. Dort halten sich die Autoren zurück. Wo sich die Autoren zurückhalten, beanspruchen die Regisseure wiederum den Status eines Stars, dem kein Autor, lebend oder tot, dreinzureden habe. Eigentlich sind wir die Urheber, rufen sie. Und in der Tat muss man es sich wohl recht angenehm vorstellen, ein genialischer Schöpfer zu sein, ohne dafür eigens Stücke verfassen zu müssen. Unterdessen aber bleibt der Großteil der interessierten Menschen, die einstmals Publikum gewesen wären, daheim, liest Romane, geht ins Kino, kauft DVD-Boxen mit den intelligentesten amerikanischen Serien und nimmt Theater nur noch als fernen Lärm wahr, als Anlass für wirre Artikel im Feuilleton, als Privatvergnügen einer kleinen Gruppe folgsamer Pilger ohne Relevanz für Leben, Gesellschaft und Gegenwart. Das traurigste Gewerbe, sagte Reinhard, und nicht selten ist man versucht, ihm zuzustimmen, sich abzuwenden und einfach den Fernseher einzuschalten. Aber ich wollte ja von Michael Kehlmann reden und davon, was ihm die Bühne und was er für Sie bedeutete. Wieso bin ich so abgeschweift? Vielleicht bin ich es gar nicht. Ich habe von dem gesprochen, was er neben einigen Gleichgesinnten, ich nenne nur den großen, fast vergessenen Rudolf Nölte, zu verhindern suchte und was doch Gestalt annahm, ein Klima der Repression, in dem Abweichung geächtet ist. »Ich bin größenwahnsinnig«, schrieb Karl Kraus. »Ich weiß, dass meine Zeit nicht kommen wird.« Auch für meinen Vater zeichnete sich ab, dass seine Zeit nicht mehr kommen würde, dass sie, wenn überhaupt, unwiderruflich hinter ihm lag. Und doch passte er sich nicht an und arbeitete lieber gar nicht als unter Umständen, die ihm nicht die volle Freiheit gelassen hätten. Man kann das durchaus Größenwahn nennen. Früher oder später kommt vielleicht für jeden Künstler der Augenblick, da sein Weg und der Zeitgeschmack sich trennen. Häufig ist Beharren ein Zeichen der Verstocktheit, manchmal aber auch die einzige Möglichkeit. Und so denke ich oft an jenen Luster, damals im leeren Theater, an die wundersamen Widersprüche, denke ich, die jedes Mal von Neuem auf der Bühne zusammenfinden. Etwas, das jeden Abend passiert, passiert gerade in dem Moment zum ersten Mal und nie wieder genauso. Es wird Gegenwart und ist doch pure Wiederholung. Figuren stehen vor uns und tun es doch nicht, so dass wir Zeugen sind bei einem Ereignis, das nicht wirklich geschieht, und zwar in einer Spontaneität, wie sie nur nach langem Proben möglich wird. Film ist magisch, Theater aber ist paradox, und das bleibt es selbst in der albernsten Gestalt. Und das wird es noch sein, wenn man sich so mancher hochsubventionierten Absurdität nur noch mit amüsiertem Lächeln erinnert. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, so Reinhard, sondern Enthüllung. Die Wahrheit auszusprechen, also über unsere von Konvention und Gewohnheit eingeschnürte Natur. Die Wahrheit über das eine kurze Leben, das wir führen, und über die unzähligen Leben, die wir darüber versäumen und denen wir nirgendwo anders begegnen als in unserer Fantasie und in der Kunst. Sie hörten »Lob über Literatur« von Daniel Kehlmann, gelesen von Frank Arnold.